Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von 5 Geschwistern aus 4 Bundesländern. Reicht so. Reicht. Ja, bin schon, danke. Hat schon ausgereicht. Ohrwurmtechnisch gut versorgt genau. An der Stelle. Ja. Und ich schlappe euch erst in die Aufnahme rein, sobald. Wooden Chips. Anytime. Sobald man mich vorgestellt hat, oder wie? Anytime you like. Bitte? Wir stellen dich vor, klar. Falls dir vorher schon was auf der Seele brennt, stellen wir dich nach. Ja. Ich wollte gerade sagen, wo wollt ihr mich vorstellen? Vor einem Zug? Bitte nicht. Das tut immer so weh. Nein, ich werde es jetzt nicht da anklicken. Bitte. Superman. Super, Arne. Hey, halt an. Ja. Hier hat einer Zug gesagt. Nicht. Oh, what's the magic word for tonight? Magic Word ist Zug. Zug. Der Zug gehört. Zug. Ja, ist auch schon wieder bald soweit. Oh. Ist ja auch schon wieder bald soweit. Ja. Apropos bald soweit. Ja, bitte. Habt ihr alles? Ja. Ich auch. Helles? Na dann. Ja. Alles da. Dann? Alles da. Dann können wir ja los. Du oder ich oder Arne? Ich nicht. Ja, und damit herzlich willkommen zum Backhauscast. Aufnahmezeitpunkt ist Sonntag, der 2.2.2020, 20.03 Uhr oder auch Sternzeit 83180, irgendwas wahrscheinlich, weil die 96 war eher für 20 Uhr gedacht. Herzlich willkommen auch an die Zuhörer hier, die zahlreichen vielen im Backhauscast, Subchannel des Raucherbalkon auf der PodWG. Und ich begrüße, wie immer, zuerst den Klaus Backhaus. Hi Klaus. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Jetzt haben wir es um eine Minute gerissen. 20:02 wollten wir eigentlich anfangen heute noch. Dann hätten wir es schön gehabt. Aber gut. Fast hätte es geklappt. Fast hätte es geklappt, gell? Ja. Ja, ich freue mich auch, wie immer. Einmal im Monat miteinander sabbeln, das ist gut. Hast du es bemerkt? Ich habe extra heute, weil ja Picard jetzt anläuft in den Heimkinos dieser Welt, ja. Auch die Sternzeit genannt. Das ist ja immer in diesen Star Trek. Das ist mir aufgefallen. Jetzt habe ich aber keine Ahnung, ob in der neuen Serie es auch noch Sternzeit gibt oder ob das dann schon wieder anders heißt. Oh. Ich habe ja noch nicht geschaut. Vielleicht heißt es ja da mehr so Chipszeit oder so, oder? Chipszeit. Genau. Knabbertime. It's funny fresh time. It's funny fresh time. 435, 28,453, 874, 894, 55, 5. Wir sehen uns in einer Tüte. Also, ach so. Also, in einer Tüte, zeittechnisch nicht, in einer Tüte, räumlich. So, ja. Oh, man muss ja aufpassen, was man sagt oder auch nicht sagt. Ja, manchmal ist besser, wenn man nichts sagt, ne? Ja. Einfach mal die Bappe halten. Genau, ja. Kommt im Podcast immer wieder gut. Du, hier und da würde ich mich freuen. Ja, und da wir natürlich immer auch ein Ohr an der Bubble haben, begrüßen wir natürlich auch die Leute, die wirklich Ahnung von Podcast haben, und zwar den Deutschen Podcastpreis sollte er zuhören. Schöne Grüße an der Stelle. Ja, genau. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns über die Nicht-Nominierung. Das ist Auszeichnung genug. So. Wir waren da mal nominiert, haben wir. Nee, das war was anderes. Das war ja der Aushilfspreis vom Podcast-Verein. Da gibt's ja, der hat ja jeder schon mal versucht, sowas zu machen. Okay. Das ist ja schon inflationär. Ja. Naja. Gut. Sei's drum. Ich habe jetzt gesagt, wir haben den Podcast-Preis der Herzen und den hat als letztes gewonnen unser heutiger Gast. Ja. Über den ich ehrlich gesagt gar nicht so viel weiß und gar nicht so viel sagen kann, außer dass ich weiß, dass er Geocacher ist. Ich begrüße ganz herzlich den Arne und ich weiß, wir senden in den Norden der Republik. Das weiß ich auch noch. Servus. Servus, sagt er. Ich sag Norden der Republik. Arne sagt Servus, das ist schön. Ja, das, moin. Das ja? Haben meine damaligen, ich glaube Franken sind das, ich möchte niemand falsch betiteln, meine fränkischen Arbeitskollegen damals versemmelt. Ah, okay. Haben die dich da geprägt, quasi? Ja, ich musste ja irgendwann denen ihre Sprache lernen, ne? Weil mich haben die ja immer nicht verstanden. Und der Franke an sich hat ein Problem mit B und B. Also mit P und B. Mit weichem B und hartem B. Bitte? Ein Problem mit Schrauben festziehen, ja. Oh. Und ein Problem mit Schrauben festziehen. Ich hab eine Schraube locker. Das hab ich nicht gesagt. Schau mal, einer guck. So, damit ist die Abteilung Frankenbashing auch wieder. Ja. Wir grüßen ganz herzlich den Redinger Podcast an der Stelle. Ja, da habe ich auch dran gedacht. Ich dachte mir so, oh Gott. Auf dessen tiefsten Server wir bis eben noch sein durften. Für mich ja das Comeback des Jahres bis jetzt schon. Ja, fantastisch, ja. Ne? Ja, auch wieder live, dienstags hier, auch hier in mit den Chat Heiligen und Hallen. Ja, mit allem Zip und Zup. Quasi wie früher. Genau. Ich glaube, da werde ich als Ding und als Zuhörer gleich gekickt. Vielleicht. Beim nächsten Mal, oder du was? Könntest ja deinen Nicknamen ändern, bevor du hier ins Teamspeak kommst. Oh, meine Möglichkeit. Genau. Schreibst du, der Frankenhasser. Na, Quatsch. Frankenförter. So. Frankenförter. Oh, hey, hey, hey, hey, hey. Well, just a step. Was für eine Transferleistung am späten Abend. Ja, es ist noch kurz vor zwei Bier. Da klappt das. Ach, kurz vor zwei Bier. Ah ja, zwei Bier. Oh, das ist überhaupt noch. Das ist, vielleicht da ist das was. Die neue Zeitmessung bei Star Trek PK. Zwei Bier? Zwei, vier Bier, 8, 16, 24. Das weiß ich jetzt nicht. Aber du bringst mich auf eine gute Idee. Das können wir auch gar nicht wissen, weil wir es ja noch nicht schauen. Wir schauen das ja erst im April. Wir haben das so, wir haben das so beschlossen, ja? Ich finde das geil. Ich werde, ist schwierig jetzt. Ich habe jetzt diverse Podcasts deabonniert, aber einige Menschen auf Twitter stummschalten müssen und im realen Leben Freundschaften aufkündigen. Oh. Da tut im ersten Moment weh, aber ja, das kann man ja alles ab. Wir können im Mai ja dann nochmal neu anfangen, alle genau, zusammen. Dann lädst du zum Geburtstag ein. Genau, dann mache ich so eine Versöhnungsparty und dann gucken wir alle zusammen nochmal die bis dahin erschienenen Folgen. Ich weiß gar nicht, auf wie viele Folgen das Ding ausgelegt ist. Ich weiß nichts. Ich habe auch nicht in die Wikipedia geguckt, weil auch die ja in der Lage ist, innerhalb von drei Sätzen dir den ganzen Spaß zu verderben. Deswegen wird da auch nicht geschaut. Aber das ist schwierig heutzutage, wenn du da sowas mal ausblenden willst. Ja, das ist gar nicht sagst, so. Ja, ich muss da immer an den Typ denken, da gab es mal so eine Werbung, der das Fußballergebnis nicht wissen wollte. Ah. Und dann irgendwie durch die U-Bahn rennt und alles la la la und Finger in die Ohren und nirgendwo hinschaut und dann kauft er sich noch Chips and Fish, Fish and Chips in irgendeinem Imbiss, ist in der Zeitung eingepackt. Dann macht er sein Fernseher an, Videokassette rein, packt das Essen aus und dann direkt beim Auspacken 4-0. Yeah, so wird es mir wahrscheinlich auch gehen. Irgendeiner wird da schon durchflutschen. Wahrscheinlich. 10 Folgen habe ich gelesen. 10 Folgen hast du gelesen. In der ersten Staffel. Ja. Das heißt, wenn jeden Freitag eine kommt, 10 Wochen? Genau, ich habe das schon hochgerechnet. Das klappt. Geht sich fast genau aus, gell? Ja. Was ist denn? Genau. Idiot. Ja. Idiot. Während des Konzertes können wir ja nicht schauen, dann müssen wir davor und danach halt. Ja, das ist noch nicht fix, das ist nur angefragt, aber das könnte sein, ja. Ich würde das schön finden, ja. Wenn wir da so ein bisschen. Ich stehe ja auch gern mal an den Bühnenrand und schaue anderen bei Arbeiten zu. Ach so, ich dachte, wir stellen zwei Schlagzeuge auf. Und hoffe auf einen Schwächeanfall des Drammers. Der lässt sich ja mit ein paar gekonnten Wodka-Shots. Nee, das wollen wir nicht. Der Peter soll da drüben sein. Ja. Der macht das gut. Das, ich bin ja auch gar nicht eingespült. Wir schauen mal. Ja, für eine Zugabe wird es ja reichen wahrscheinlich. Das sehen wir dann, wie es ist. Ja, genau. We will rock you. Ja. Wird sehr, sehr schön. Das wird sehr, sehr schön. So, Arne. Und zwar. Hast du schon ein bisschen eingelebt jetzt? Aber natürlich. Aber natürlich, sagte. Arne, was müsste man über dich wissen, wenn man was über dich wissen sollte? Wenn du was über mich wissen willst, also ich komme Ja. aus Ilse, das liegt bei Peine, das wiederum liegt zwischen Braunschweig und Hannover in Niedersachsen. Glaube, das sollte jetzt jeder finden auf der Karte. Ja, das. Ja. Dann mit meinen jünglichen 26 Jahren habe ich es irgendwann mal geschafft, eine Elektronikausbildung abzuschließen, bin dann irgendwann mal zum Geocachen gekommen und habe mich jetzt seit ein paar Wochen einem neuen Hobby verschrieben. Ja, ich bin unter die Hobby-Imker gegangen oder bin zumindest gerade dabei. Oh wow, sehr cool. Ich glaube, das ist ein ganz guter Zusammenschluss der ganzen Geschichte. Naja, wie fängt man da an mit einer oder mit zwei Bienen? Du fängst mit, also man hat mir geraten, mit zwei Bienenkästen anzufangen. Also. Weil, ich sag mal so, irgendwann kommt der Winter und wenn dir nach dem Winter einer kaputt geht, dann hast du halt noch einen, wo du dann wieder einen zweiten, dritten und so weiter draus ziehen kannst. Aber wenn du nur mit einem anfängst und du verkackst den, dann hast du auf gut Deutsch verkackt, ne? Ja, Don't. dann Mount the ist, don't ja. sind die. Sag mal. Hast du denn Platz, die irgendwo hinzustellen? Stell mir mal vor, Menschen, die Bienen haben, die haben irgendwie auch eine große Wiese mit Obstbäumen drauf. Das ist so meine Vorstellung immer. Also ich habe das große Glück, dass ich in einer Wohnung in meinem Elternhaus quasi lebe und dadurch den, ich sag mal, familiären Garten habe, der ja ausreichend Größe hat, um die aufzustellen und da wir auf einem kleinen Dorf ja wohnen und quasi ziemlich am Feldrand in Anführungszeichen, also mich trennt zwischen Feld und unserem Grundstück, läuft die Bundesstraße durch ja, eine Spur in jede Richtung, aber dadurch haben die Bienen dann doch ein bisschen Feldnähe und Raps und Co. Also, das geht schon. Ja, und den Kick, wenn sie da ran wollen, zwischen den Autos durch. Zwischendurch ist es langweilig unten drunter durch. Ja, genau. Die Gefahr viel höher. Ich bin immer wieder erstaunt. Im Tiefflug über die Bundesstraße. Das ist wie russisch Roulette mit vier Kugeln. Hey, ich hab doch Signalfarben. Willi, flieg du mal vor. Oh nein, ich habe keinen Rückfreund. Maja. Ja, so kommt das natürlich auch. Sehr gut. Naja, das Schlimmste eigentlich an der ganzen Geschichte ist, nachdem ich mich ein bisschen informiert hatte, ist mir aufgefallen, dass es so viele Lügen gibt, was man in der Kindheit über Bienen lernt, aber das möchte ich hier nicht ausführen, weil wenn ich was Falsches sage, dann ist mir das unangenehm. Meinst du jetzt, dass sie gar nicht wirklich miteinander sprechen können und keinen Freund haben, der Grashüpfer ist? Vielleicht. Sag, dass das stimmt. Oh, ich muss mal eben Bitte, gehen. Bitte, sag, dass du es weißt. Oh, weia. Oh. Ihr Ja. bringt die Maden zum Weinen. Aua. Ja. So. Ja, das Thema ist bei uns halt einfach mit Biene Maja und Willi besetzt. Das ist natürlich ganz Absolut. klar. Ja, Das klar. ist, das Das ist sind gut. wir. Da sind wir mit aufgewachsen quasi. Also Ja. ich als 93er Jahrgang bin damit Ja. auch noch aufgewachsen. Zum Ja, Glück. ist noch mit den schönen Filmen oder mit diesen pummeligen möchte gern 3D an Computer animierten. Computer. Nein, nicht mit den aufgepusteten, sondern mit Nee. den schönen, Mit die den noch von echten. Karl Ja, Gott gesungen wurden. das So ist ist eigentlich gut. richtig, So genau. ist richtig, genau. So geht Old es. School Naja, das ist Das, Old School ist das Schlimme. ja. Also ich mache jetzt einen ziemlich harten Break, Ja. wenn ich irgendwo auf Feiern bin und dann darfst du dich an den Laptop stellen, um mal ein Lied auszuwählen. Dann gucken dich die Leute an, ja, das ist ja voll cool, von wem ist denn das? Und ich stehe da, aua, das tut weh, ihr kennt Falco nicht, aua. Oh. Ja. Also, Ja, aus, manchmal. also ich komme noch aus einer gescheiten Zeit. Meine Eltern haben mich noch gescheit erzogen. Das ist gut. Mit vernünftiger Musik. Exakt, ja. Aber das mit den Bienen ist echt, das ist kurios. Freunde von mir, die wohnen auch hier in der Straße, die haben auch mit dem Imkern begonnen, allerdings vor 2 Jahren. Aber kurioserweise auch im Winter. Und ich kann mich erinnern, die mussten den gesamten Winter lang dieses Bienenvolk durchfüttern mit irgendwelchen Zuckerlösungen oder Zuckerwasser, irgendwelchen verdünnten Honig von vor irgendwann oder sowas. Das müsstest du jetzt dann auch tun, sozusagen, als Bienenammerich oder so. Müsste ich tun, theoretisch, aber da ich gerade noch im Aufbau bin und noch keine Bienen habe, ich kriege meine Bienen so im März, April rum etwa. Ah, vernünftig, ja, okay. Und so, dass ich dann quasi in die Saison erst in Anführungszeichen reinstarte. Ja. Und dann bin ich dann irgendwann dieses Jahr gegen Ende des Jahres an der gekniffenen Stelle, mich um sowas kümmern zu müssen, aber da ich das Ganze so angegangen habe, dass ich auf einen Imkerverein zugegangen bin, denke ich mal, werde ich da auch gute Unterstützung kriegen, was diese Themen anbelangt. Ja, das wird ja sowieso immer wieder geraten, sich dann schnell einen solchen anzuschließen, um da auch das ganze Know-how abzugreifen und das einigermaßen gescheit zu machen, auch im Sinne von Tierschutz und genau. Quasi bei unserem örtlichen Imker angefragt, der hat mich an den zweiten Vorsitzenden weitergeleitet und keine 24 Stunden, nachdem ich den ganzen Mist angefragt hatte, war ich Vereinsmitglied. Juhu. Jo, sehr schön. So mögen wir das, ne? Schnelle Aufnahme in den Verein. Also, man muss natürlich dazu sagen, ich bin ein Mensch, wenn ich mit irgendwas anfange, also Hobby, egal wie, dann informiere ich mich erstmal vernünftig drüber vorher und geselle mich dann dazu und nicht irgendwie so querfeldein. Ja. Das heißt, die nächste Anschaffung wird dann sein, irgendwas, womit man den schleudert, oder das leiht man sich von den anderen Kollegen Imkern und eventuell was, womit man den Honig dann noch rührt nach, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann wie viele Tagen nach Schleudern muss der gerührt werden, damit er nicht kristallin wird oder sowas. Habe ich mal aber auch nur quer mitbekommen. Es scheint mir auf jeden Fall ein wirklich ausfüllendes Hobby zu sein. Glückwunsch dazu. Vor allem, glaube ich, sollte man sich so ein Imkerkleidungsdingen da erstmal kaufen, oder? Das ist wahrscheinlich erstmal wichtig, oder? Die Tage geht's in Fachhandel und dann wird alles Wichtige besorgt, sage ich mal. Also Schleuder werde ich erstmal noch mitbenutzen dürfen und so weiter. Cool, aber ja, im Prinzip wird sich jetzt die Tage erstmal ein bisschen eingedeckt und dann sehen wir weiter, wie das ganze Spiel von Hand geht, ne? Ich frag mich immer, ob's diese Imkeranzüge, ob es die auch in Schwarz-Gelb gibt eigentlich. Ich habe noch keinen gesehen, aber wenn ich einen finde, schicke ich dir einen, ja? So gestreift. Fände ich super. Und dann mit leisem Summen sich nähern. Ich komme. Entschuldigung. Ja, alles gut. Ja. Mit so kleinen Flügelchen hinten dran noch geklebt. Ja, absoluter Traum. Na danke, jetzt stelle ich mir gerade bildlich vor, Klaus in einem schwarz-gelben Imkerkleid, in Anführungszeichen. Perfekt. Summen im Hintergrund und Flügelchen dran. Ja. So wie die Zahnfee in, oh Gott, wie heißt der Film? Baby Nato? Ach ja, da gibt's eine mit so einem Bodybuilder, ne? Der da. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, gut. Ja, man nennt mich ja auch die Hummel von Mosach eigentlich normalerweise. Du weißt ja, warum Hummeln fliegen können, ne? Nee, warum können Hummeln fliegen? Ja, also rein physikalisch kann eine Hummel nicht fliegen, weil die Flügel zu klein ist. Aber die Hummel, die ist so doof, dass es einfach trotzdem tut. Siehste. Oder so. Sehr schön. Boom. Von daher oben schaut's aus wie kleine Ameisen. Ja. Frank zitiert wieder aus einem von unseren Lieblingsfilmen. Ja. Verbrennt ihn nochmal. Das große Krabbeln, aber da spielen keine Bienen mit, glaube ich. Nein, interessanterweise. Nee. Keine einzige nicht. Das große Krabbeln. Ja. Verdammt. Aber eine Schnecke, die einen gesalzenen Dip isst. Ich hab gesagt, ohne Salz. Meine Lieblingsfigur aus dem großen Krabbeln ist immer noch: Oh, ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ja, der Gustl. Ja, genau. Die fette Raupe. Leicht. Das stimmt. Sehr ja, ein schöner Film. Ja. Nee, finde ich auch ein schönes Hobby. Ach, die Uli vom Universum, die macht auch was mit Bienen. Oder genau, ihr Mann, glaube ich, ne? Ja. Die hat auch damit begonnen. Ja. Ja, gefühlt irgendwie jeder zweite Podcaster, ne? Ja, oder Geocacher, weil die Uli ist auch Geocacherin. Ja, das, ja, ja. So. Gibt's dann irgendein Mystery, der dann, wo man irgendwie die Bienen erst zählen muss, damit man dann weiß, wo die nächste Koordinate ist oder irgendwas, oder? Ich lass mir mal was einfallen, extra für dich. Ja, mir wurde zugespielt, dass du da sehr rätselaffin und rätselfreudig bist, was das Geocachen angeht. Ja, schon. Also, ja. An und für sich schon, weil mich das so ein bisschen vor meinem Alltagsmist ablenkt. Und das ist auch so ein Grund, warum ich mich an die Bienen rangemacht habe, einfach um so ein bisschen den Stress aus dem Leben rauszukriegen, weil wenn du bei der Biene hektisch vorgehst, kriegst du eine Stachel in den Arsch. Jawohl. Ja. Ach, therapeutisches Bienenzüchten quasi. So. Mhm. Jein. Selbsttherapie. Naja, in der Art. Ja. Ja gut, andere lassen die Eisenbahn fahren. Echt? Ja, zum Beispiel. Aber bei 10 Grad im Keller, das ist... Das habe ich auch mit erstaunt, aber wie du schon sagtest, da wird's Getränk nicht kalt. Wenn nicht du da warm, anfängst zu entspannen, dann wird die Atmung flach. Kann. Ah, das sind die Froschgene. Ja. Von ganz, ganz früher. Oh, da lege ich mich halt hin und schlafe, wenn so kalt ist. Ja, aber optimale Biertemperatur da im Keller, ne? Das ist, ja, passt schon. Ja, im Sommer wirst du dich freuen. Ja, genau. Das ist ein schönes Hobby, weil im Sommer jetzt nicht so schweißtreibend ist dann. Mhm. Ja, ich sah aber, du hast gleisemäßig jetzt aufgerüstet. Du hattest, aber wo ich da war, hattest du doch nur einen Travo. Hast du jetzt mehrere auch dann dran kleben oder was? Oder, ja. Oder hast du ein Multifunktionsgerät oder wie geht sowas? Nein, das ist, das hatte ich alles auf dem Speicher stehen seit über 10 Jahren. Ah. Und habe das in diesen Keller befördert und habe in Summe 3 Travos und 2 davon sind jetzt unten an der Eisenbahn. Also so ein äußerer Ring mit einem Travo und die beiden inneren Rings, die müssen sich einen Travo rings teilen. So wie Fatty das früher auf seiner Eisenbahnplatte auch hatte. So. Dann fahren die in den inneren Ringen immer gleich schnell. Nee, interessanterweise nicht, weil die Loks verschieden auf die Spannung reagieren offensichtlich. Es gibt also Kombinationen von Loks, die ich nicht auf diesen beiden Gleisen fahren lassen kann, weil die eine sonst viel zu schnell unterwegs wäre und die andere gerade mal überlegt, soll ich denn jetzt auch mal los? Das klingt tatsächlich sehr spannend, Frank. Da fällt mir als Elektriker gerade die Frage in den Kopf, mit wie weit man diese ganze Spannungsgeschichte treiben kann, bis die Lok sagt, jetzt will ich nicht mehr, auf Wiedersehen. Mhm. Ja, zum Glück habe ich keine Eisenbahn im Keller, weil ich glaube, ich würde eine nach der anderen schroten, nur um das auszuprobieren. bis das Feuer entsteht, meinst du? Ja, im Prinzip, also bis die Dampflok von sich selbst dampft. Selbst dampft. Genau, also Märklin macht dabei 19 Volt Wechselstromschluss. Jede Spannung darüber würde eh nur dazu führen, dass ein Magnet anzieht, der die Fahrtrichtung ändert. Das heißt, der würde dann in Flammen aufgehen, würde ich mal so behaupten wollen, wenn man da jetzt mal mit richtiger Spannung arbeitet. Ja, ansonsten ist auffällig, die Loks, die deutlich mehr Spannung brauchen, sind die mal also aus der letzten Generationen kommen und die digital schon vorgerüstet sind. Da scheint also die digitale oder die Elektronik in der Lok deutlich mehr Strom zu verbrauchen oder gebrauchen als die alt hergebrachten Lokomotiven, wo halt noch wirklich kein einziger Chip drin enthalten ist. Also nur ein paar Kondensatoren zum... Ich muss ganz ehrlich sein, als gelernter Elektroniker Automatisierungstechnik in der Instandhaltung und ich soll ja eigentlich so Zeug machen wie Programmierung und so ein Mist. So SPS und sowas. Ja. Bin ich immer noch jemand, der sehr auf Klappertechnik steht. Das heißt also, ich persönlich finde in der Elektronik oder in der Elektrik generell alles cooler, was noch altbackend ist, weil da ist die Fehlersuche besser dran. Ganz genau. Das geht deutlich einfacher. Und daher wird eine Lok auch in Kürze dann umgebaut zu, ja, so wie das halt früher war. Ja. Ja, aber jetzt sind wir irgendwie abgedriftet auf der Eisenbahn. Oh, ein Ding. Von der Biene Maya zur Eisenbahn. ihm aber auch wurscht. Weißt du, was echt schlimm ist? Weißt du, was ich jetzt gerade im Kopf habe für ein Bild? Ihr kennt Thomas die kleine Lokomotive? Und da vorne drauf kenn ich den Maya-Kopf. Ja. Das ist jetzt ganz schlimm, das habe ich gerade im Kopf. Du merkst, wie gut zeichne es und du postest es morgen bei Twitter. Okay. Wer zeichnet es? Ich habe es nicht verstanden. Also, kann keiner von uns, ne? Nein. Gut. Ich könnte Paint. Dann wird es ein Kopfbild bleiben. Also, ich könnte es mir aufschreiben und mich heute Nacht mal auf mal Photoshop vergewaltigen, aber ich probiere das mal. Thomas, die kleine Lokomotive als Biene Maya. Mit Biene Maya. Da muss man bestimmt noch ein paar Flügelchen dran setzen. Also, wenn ich es hinkriege, ihr werdet es auf Twitter finden. Ja, toll. Das ist sehr gut. Ist notiert. Sonst machst du einfach, nimmst du das Bild von der Lokomotive so und machst so einen gelb-schwarzen Klecks oben dran. Ist dann halt eine traurige Bildergeschichte. Aber eine traurige Wendung dieser Geschichte. Ach ja. Ja. Achtung, Sie sind auf Kollisionskurs, verändern Sie Ihre Fahrtrichtung. Wir sind ein amerikanischer. Ja, genau. Was war das? Egal. Ja. Flugzeugträger. Sie machen genau. Platz. Das Sie glauben wir nicht. Ja, das ist schön. Die Pointe lassen wir jetzt. Das nee, das kann man ja recherchieren. Ne? Genau, das lassen wir offen. Das machen wir wieder als Publikumsfrage. Genau. Sendet bitte ein, wie geht dieser Witz zu Ende? Auf backhauscasts@gmail.com. Komm, genau. Wo es nebenbei keine neuen Nachrichten gab, seit ich den Spamfilter mal richtig eingestellt habe. Ah, das ist ja fantastisch. Das ist doch voll langweilig. Wir müssen uns heute nicht damit beschäftigen. Wie wir den Podcast monetarisieren. Was wir alles Tolles machen könnten. Wenn wir Herrn Hackt. Hack. Ja, Hack. Ja. Hat sich auch nicht mehr gemeldet. Das glaube ich, die Botschaft ist angekommen. Naja. Genau. Das sag ich mal. Immerhin war das letzte Mal, dass er den Podcast gehört hat. Wir haben da vielen Dank für die treue Hörerschaft. Es ist immer schade, jemanden zu verlieren. Es geht eine Träne auf Reisen. Ja. Ach so, ja. aua. Eieiei. Sehr schön. Ja, oder so ähnlich, ne? So ähnlich kann das sein. Ich wollte nur gucken, ob das Teamspeak noch funktioniert. Du kannst kannst du machen, wenn du so mit so zweit hier podcastest auf dem Teamspeak, wenn du mal einfach 2 Minuten nichts sagst, dann kannst du erzählen, wie oft der andere sich an- und abmeldet in der Zeit. So mal als Tipp für andere Podcaster, wenn ihr ein bisschen Spaß haben wollt, mal mit eurem Gegenüber. Hallo? Ja. Muss man aber auch nicht. Kann man, jetzt auch muss man nicht machen. Ja, ich meine, immerhin muss ja dein Hotspot jetzt doch einiges leisten, ne? Gleichzeitig laden und spotten und routen. Ja, Filme runterladen. Und auch das noch. Nee, Quatsch. Ne? Der hat nur eine Aufgabe, der muss jetzt hier senden. So leichter Brandgeruch auf der Küchenzeile entsteht, dann. Ich habe ein Kühlpack drunter. Aha. So ein Gel-Kühlpack. Damit da nichts dran kommt. iPhone SEKP. Also im Kühlschrank selber ist der Empfang recht schlecht. Ja, das sagt man. Das nicht, hat sich nicht bewährt. Ich hatte ja letztens mal meinem jüngsten Sohn vorgeschlagen, er könnte doch mal sich überlegen, wie er zweifelsfrei nachweisen kann, dass das Licht im Kühlschrank ausgeht, wenn man die Tür schließt. Und es war ein längeres Rätselraten. Okay. Und ich hab ja solche Hoffnung in unsere Digital Natives gehabt. Mhm. Aber einfach mal das Handy im Aufnahmemodus eines Videos in den Kühlschrank zu legen und dann die Tür zu schließen, um das zu verifizieren. Das war vielleicht, war. War noch nicht, so weit war es halt noch nicht. Also wir arbeiten noch an unserer digitalen Zukunft in Deutschland. Da gibt's das schon auf YouTube? Weiß ich gar nicht. Ansonsten ja. Kann gerne mal einer posten. Bitte dann als Ideengeber den Backhausgast nennen und auf unsere Website hinweisen. Website. Website. Bibi. Guten besten Seiten. Ach nee, das war was anderes. So, ist aber auch wieder viel Unsinn heute erzählt. Ne? Ja, Klamauk. Sowas. Ihr habt euch jemanden hier in die Sendung geholt, ne? Ja. Der mit einem befreundeten Menschen an der Straße steht, dann sich eine Wanze auf sein Auto setzt und ich ihn angucke und sage, wir müssen leise sein, da sitzt eine Wanze auf deinem Auto. Und als Gegenfrage kam nur, du hast auch mal langsam echt einer an der Klatsche, kann das sein? Ich gucke ihn an, also du kennst mich seit dem Kindergarten, was ist mit dir? Sehr schön. Das Auto wurde verwanzt. Naja, genau. Wo ich dann immer so ganz schnell bei dem Alexa-Thema bin, ne? Wanze, ja. Kauf mal was ein. Genau, Alexa, kauf mal was ein. Ja. Schön. Warte, wie war das jetzt? Wenn ich einkaufen gehen soll, musst du mir einen Zettel schreiben. Und dann liegt ein Zettel auf dem Tisch, geh einkaufen. Ja. Also, ist auch nicht schlecht. Ja, hilft jetzt nicht in der Sache, aber in der Idee. Geh mal einen Karton Milch holen und wenn die Eier haben, bring 10 mit. Genau. Das ist auch einer von denen, die ich sehr gerne mag. Ja. Einer der Besten. So, Eier, Milch, Mehl, da sind wir schon wieder bei den Waffeln. Haben wir das schon wieder fast geschafft. Ja. Als ob ihr das hier geskriptet hättet. Ich las von Arne im Telegram, dass Umbaumaßnahmen einen Einsatz des Gerätes verhinderten. Was war das? Eventuell. Also, ja, der Punkt ist tatsächlich der, dass man sich bei mir in meinem Elternhaus dazu entschloss, quasi die Küche umzubauen. Und da es hier so einen Deal gab, zum Thema, ich kriege hier meine eigene Wohnung und habe einen relativ günstigen Mietpreis, wenn ich mir so WG-mäßig mit meinen Eltern die Küche teile. Das beinhaltet dann allerdings auch, dass wenn die Küche umgebaut wird, dass dann auch ich auf die minimalistischen Sachen wie Mikrowelle und Co. zurückgreifen muss. In dem Wohnzimmer stehen. Und so. Ja, genau. Und irgendwie hatte ich bedingt keine Lust, Waffeln zu backen, aber da ja heute Abend das ausgelost wird und ja, vielleicht bastel ich morgen früh nochmal fix was und wird auch nachgereicht. Aber irgendwie habe ich es jetzt irgendwie heute und gestern so ein bisschen verpeilt. Wobei zahlreiche Nutzer des Waffeleisens ja schon bewiesen haben, dass so ein Gerät ausgezeichnet sich auch eignet, um Speisen zuzubereiten, die man halt ohne Verwendung oder die man üblicherweise, so wollte ich sagen, auf einem Herd zubereitet, wie am Ritter. Ja, also gewisse Ideen sind da noch in meinem Köpfchen, aber... Frühstücksspeck. Ja, ich weiß gar nicht, also ich habe nichts gefunden in dem Buch, aber ich habe tatsächlich an eine Calzone-Pizza gedacht, aber... Ah, guck mal. Ach, stimmt, du hättest auch die Dönerwaffel nachbacken können. Ja, hätte man theoretisch machen können. Also auf Pizza bin ich schon gekommen und ich habe dann noch sowas anderes im Kopf, aber das verrate ich jetzt nicht. Na gut. Also ja, ich habe noch Hirn im Kopf, so viel kann ich verraten, aber... Wieder mal. By 2 cents in die schlechte Witzekasse. Erinnert mich an unsere gemeinsame Deutschlehrerin. Die Frau E. aus D. Genau. Was hatte die denn nochmal im Kopf? Das war, auf jeden Fall war die mit dem... Mit wem war die im Bett? Ich weiß es nicht. Mit irgendeinem Autor. Nietzsche, Kafka, Goethe. Irgend sowas hat sie gesagt, mit dem wäre sie im Bett gewesen, ja, genau. wo die Klasse dann direkt in schallendes Lächter ausbrach. Ja. Nee, komm ich jetzt. Es ist der Erinnerungsfaden, den muss ich nochmal neu aus der Flasche holen. Ja. mal dran. Der geht erst ab 1,5. Das hat auch irgendwie mit dem Kollegen Lars S. zu tun, der dann darauf antwortete, na, vielleicht lassen Sie sich mal eine Kugel zum Beispiel, hat er geantwortet auf die Aussage, das lasse ich mir mal durch den Kopf gehen. Ja. Oder so. Ach, naja, aber der Faden, der ist wirklich abgerissen. Genauso wie, ich krieg nicht mehr zusammen, ich habe mir ja heute Abend so ein Spiegelei gebraten. Und ich krieg schön. Nicht mehr zusammen, in welchem Zusammenhang, da waren wir als Band unterwegs, das weiß ich noch. Und unser Senior Bandleader, wir waren recht albern unterwegs, hat dann bei der Bedienung folgende Aussage gemacht: Ich hätte gern einen strammen Max. Worüber die Band in Lachen ausbrach und nur der Vater nicht. Ja. Oh ja, der Band, der Senior. Sorry. Oh. Also wir sind ja viele Väter in dieser Band. Ja, ja, genau. Ja. Aber auch dieser Faden, der spinnt sich bei mir auch gerade nicht bis zu Ende. Ich weiß weder Ort noch Zeitpunkt, ob es eine Autobahnraststätte war oder. Na, es war auf jeden Fall. Viel in den Rahmen der Unzurechnungsfähigkeit. Ja, du, jeder kennt aus seinem Leben diese Sachen, wo dann solche komischen Sprüche fallen. Also ich kann mich noch brennend heiß an die 10. Klasse erinnern, an einen Spruch im Deutschunterricht, als der Deutschlehrer eine Mitschülerin fragte, warum sie denn noch nichts geschrieben hat, er sie anguckte, sie ihn anguckte und sagte, ich habe nichts im Kopf, und der Deutschlehrer nur sagte, ja, das wissen wir, aber du müsstest mal anfangen, was zu schreiben. Ja, der war gut. Ja, das sieht siehst du mal, aber hier Spiegelei hättest du auch machen können im Waffeleisen. Das geht. Okay, ich hätte es dir dann erstmal zugeschickt zum Putzen. Ja, gut, das ist immer so eine Sache mit dem Putzen von den Dingen. Tatsächlich. Das hat bisher immer gut gegangen, bis auf einmal, aber da haben dann zwei Fachleute das Grund gereinigt. Ja, die haben so doll Grund gereinigt, dass es kurz Zeit später immer in die Ohren gegangen ist, ja. Moment. Ob das jetzt eine unmittelbare Spätfolge dessen ist. ihr wisst aber schon, ne, dass man das Zeug nicht in der Badewanne wischt, ne? Ja. Und wenn dann nur im einen gesteckten Zustand. Das Allerschlimmste ist, dass es irgendwann mal eine Folge gab, wo darüber diskutiert wurde, ob es möglich ist, mit einem USB-Port an das Ding anzubauen zum Laden. Das stimmt. Und ich habe mich so lange durchgegoogelt, bis ich festgestellt habe, scheiße, das geht nicht wegen der Hitze. Ja. Und dann, wenn das der einzige Hinderungsgrund ist, ich hätte jetzt an die Spannung gedacht, aber da kann man bestimmt auch was gegen tun. Ach, da kann man bestimmt was einbauen, bloß ich weiß nicht, ob das dann noch so förmig ist, das Waffeleisen, und ich wollte es auch nicht manipulieren, wenn ich ehrlich bin. Nee, da geht auch die Garantie verloren. Ah. Dann müsst ihr mir das Ding so ja nach Garantieende nochmal schicken. Dann müssen wir nochmal die Würfel zinken. Und wenn das laut gesagt. Oh, das müssen wir rausschneiden. Oh, das sollte doch gar nicht. Nein, wir haben den Videobeweis. So ist es nicht. Ich hatte ja extra die Lose Videos kann man auch fälschen. Zum Kai in Urlaub geschickt, damit wir in aller Ruhe, aber naja. Aber das wird doch auch mal Zeit, Arne, oder? Ja, so ein bisschen. Aber nachdem ich mich auch gefühlt 10 Minuten vor der davorigen Sendung, also noch davorigen Sendung für die letzte Sendung beworben habe, musste das ja klappen. Sehr gut. Ja. Stimmt, da fällt mir ein, ich hätte mich für diese Sendung auch bewerben sollen, weil wäre lustig gewesen, wenn ich eine Verlängerung gekriegt hätte. Ja, verdammt. Die Möglichkeit hätte bestanden bis vorhin. Jetzt sind so viele Bewerbungen, ja? Jetzt sind die Würfel, nein, die sind ja noch gar nicht gefallen, aber auf jeden Fall hat man los für die Arbeit eingestellt. Ja, ich wie es, ne? Bitte? Ich sag, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Ja. Ah, einer muss ja. Ja. Genau. Sie sprach was von Losfeengewerkschaft und ähnlichen komischen Dingen. Also gesagt, mach dich aus dem Staub, Fee. Mm. Ah, ja. Sehr schön. Boah, das geht ja wieder heute. Ja, ja, es ist ein Traum. Als ob das geskriptet wäre. Das ist ein Traum. Ja, dann schreiten wir doch gleich mal zur Tat, wenn wir schon beim Thema sind, oder? Ja, ja. Hm. Und Bewerbungen. Es gab 9 an der Zahl dieses Mal. Und ich lese mal schnell mal drüber. Wir haben diesmal im Lostopf oder im Würfel oder auf dem Glücksrad draufgepinnt den Oboman vom Umwomukum oder Spielbrett Erde Podcast. Dann haben wir den Chris, der macht den Herumtreiber heißt er Podcast. Mhm. Neu. Kann man reinhören. Daniel, der Brombeerfalter, macht den Brombeerfalter. Nicht mehr so neu. Kann man aber auch reinhören. Gregor von Dinge von Interesse, ein Mitglied des Podcasts Imperium, hat sich ganz spontan bereit erklärt, sich auch mal hier zu melden und mitzumachen. Das freut mich außerordentlich. Uli vom Universum ist dabei. Der Kai von seinem Planeten hat einen Gruß geschickt und würde auch gerne wieder mitmachen. Der Markus Schmitz ist dabei und aus dem Unterhaltungszimmer auf Platz 8 und 9 haben wir Ralf und Steffi. Ja, das war Last-Minute-Bewerbung und die Losfee und ich, wir haben das diskutiert. Sie war der Auffassung, wenn man unterstützen kann, dass ein Kleinkind in den Schlaf findet, obwohl es eigentlich den ganzen Tag über geschlafen hat, dann ist es auf jeden Fall wert, auch eine 18.30 Uhr Spätbewerbung zu akzeptieren. Definitiv. Und mit in den Lostopf zu werfen. Wir nennen es mal Mutterschutz. So, genau. Ja. Wie ist das Losverfahren? Dann können wir ja mal. Wie ist das? Ich muss erst mal gucken, wo sind denn die Lose überhaupt? Die Lose. Losfee! Oh. Ja, bitte! Losfee, wo sind denn die Lose? Ja, die müssten. Jetzt fängt die wieder mit. Die müssten. Hier müssten die sein. Oh. Sind das auch alle Losfee? Ja, das müssten alle sein. Müssten? Losfee, müssten, das hatten wir doch schon. Mit müssten kommen wir hier nicht weiter. Das muss doch ein Qualitätsprodukt sein. Ja, aber ich gebe mir doch alle Mühe, da musst du doch jetzt nicht direkt hier so viel nicht um und kann ich doch. Ja, ist schon gut, Losfee. Komm mal, pass mal auf. Alles gut, hast das schön gemacht. Du hast ja eine neue Losdose. Eine Lofthouses Original Fisherman's Friend Losdose. Hat das mit dem Brexit zu tun? Boah, die ist drauf, die Losfee. Wir losen aus einer Fisherman's Friend extra stark Eukalyptus-Menthol-Pastillen wohltuend bei Husten und Heiserkeit. Haben uns gedacht, das passt ganz gut zur aktuellen Situation. Allerdings steht hier drauf, mindestens haltbar bis Ende 1992, was einen leichten Blick darauf werfen lässt, wie alt diese Dose ist, weil man ja weiß, dass Fisherman's Friends nahezu ewig haltbar sind. Ich habe die tatsächlich probiert, die Pastillen. Die sind noch lecker. Ja? Ja. Man sollte es nicht glauben. Und die schönen bunten Farben. Ja gut, das verschönert die Umwelt, ne? Wie so ein leichter Vergiftungszustand mit sich bringt. Ja, die Losfee, übrigens an der Stelle mal vielen Dank, Losfee. Muss ja auch mal gesagt. Ja. Ja, bitteschön. Ja, da sind jetzt 9 Lose drin. Mhm. Und das Losverfahren ist heute ziemlich schlicht. Ich mische jetzt die Lose in der Dose. Die Lose in der Dose. Und wir machen das heute ohne Kamera. Und beauftragt. Ich weiß nicht, wo der Kamera beauftragte aufweilt. Ja. Ach so. Beauftragte Wald. Daher versuche ich es mit einem Selbstporträt. Oh. Hui. Mal sehen, ob das funktioniert. Ansonsten die Downloadraten von den Videos sind eh so gering. Ich glaube mittlerweile haben wir den Status. Alle verstehen, dass das mit rechten Dingen zugehen müsste und keiner blickt wirklich dahinter. Mit müsste so kommst komisch. Du hier nicht weiter, Frank. Das sag ich ja. Ist meine Rede. Die ganze Zeit schon. So, aber auch also das dann. Liegt in den Händen der Losfee. Ich mische. Also, wir losen aus der Dose. Schön. Also geräuschetechnisch schon mal großartig, muss ich sagen. Ja. Jetzt muss ich aber auch das Video starten. Ich habe also gemischt. Einmal mit Profis arbeiten. Das ist und super. Ich öffne jetzt die Dose. Mal sehen. Aha. Und greife blindlings hinein. Ah, da war der Zahnstocher. Ich habe ein Los gezogen. Jetzt kann ich ja auch in die Dose gucken. Ach, das ist der Obermann. Und ich entnehme jetzt das Papier aus diesem Los. Das ist geblieben, so wie wir damals, wie ich damals und die Losfee auch, den Obi-Wan missverstanden haben. Ja, seitdem ist so, das so. Der Gewinner ist dieses Mal, wo ist denn hier die Kamera? Ach da, warum ist denn das seitenverkehrt? Der Iak, also der Kai. Dann ach, der Kai. Jawohl. Wir haben also den Kai beim nächsten Mal wieder dabei. Oh, das ist ja das dritte Mal dann jetzt. Den können doch langsam adoptieren, ne? So wie den Gerhard. Das stimmt ja. Eigentlich. Den nehmen wir auch glatt, ne? Ja. Ja, ich denke, das wird über die Losfee geregelt, oder? Ja, das wird dann eher so eine Art Schwägerverhältnis. Die Familienzugehörigkeit, ja. Schwiblos-Schwägerfeen-Verhältnis. Ich muss auch das Video wieder auf Stopp machen, ne? Ey, ja, kannst auch weiterlaufen lassen. Ist egal. Aber theoretisch ist doch, hat doch Kai doch das jetzt zum dritten Mal, also darf er es behalten, oder wurde das mit Neugerät resettet? Das wurde mit Neugerät resettet. Ah ja. Ja. Ich glaube schon. Ja, ja. So wie es nicht in den AGBs steht. So wie es nicht. Oder nur unterhalb oder in weißer Schrift auf weißem Hintergrund geschrieben steht. Ja, wunderbar. Ja, das wunderbar. Ist doch gar nicht so lang her, dass es da war. Ja, ich überlege gerade. Jetzt müsste ich das überlegen, nützt nichts. Das kann ich heute müsste mal nachschlagen. Ist nichts mit Denken heute. Ja, großartig. Wunderbar. Dann ab auf den Planeten damit. Wir sind dann bei Adressenfindung etc., so dass nötig ist. Total gerne behilflich. Ja, die habe ich, die Adresse. Ja. Die würde ich dann dem Arne zukommen lassen und dann geht das wieder auf die Reise. Sehr schön. Arne, du hast auch die diversen TBs und alles gefunden, die da beilagen. Ja, ja. Ja, gut, dann hast du ja auch was zu tun gehabt, nebenher noch. Ja, ja, vor einer Viertelstunde vor Sendungsbeginn habe ich die dann auch mal gelockt. Ah, ja, siehste. Naja. Ja, schön. Das ist schön. Ja. Ach, das ging jetzt ein bisschen schnell mit dem Losverfahren mit der Dose, muss ich sagen. Ich werde da bei der Losfee nochmal intervenieren, dass das beim nächsten Mal wieder etwas spektakulärer wird. So der richtige Auslosungsflash ist jetzt bei mir nicht so angekommen. Soll ich nochmal? Verbrennt ihn nochmal. Ja, nee. Passt schon. Ist schon recht. Warte ich halt bis März. Ja, dann sind wir auch aus der Winterdepression heraus. Ah ja, ja, dann ist eh alles besser. Das wäre der 1. März, wäre der erste Sonntag im Märzen. In der Tat. Im Märzen der Bauer. Genau, diesen Termin schon mal vormerken. Den 1. März. So er nicht ohnehin im Kalender automatisch wiederholt. Doch, wird er. Ah ja, das hätte mich auch gewundert, wenn das jetzt anders wäre. Hm? Das habe ich gesehen, da ist mir jetzt aufgefallen, dass auf sämtlichen Kalender der Sonntag immer schon rot gezeichnet ist, ne? Weil da unsere Aufnahme laufen könnte. Ja, das haben die extra so eingeführt. Das haben die extra so gemacht. Das ist ganz schlecht. Bin ich schon ein bisschen stolz. Ja, prima. Coole Sache, Parker. Ich finde auch. Ja. Das ist wirklich gut. Das wird was. Dann muss ich in mich gehen. Was wir dann machen den Tag. Das muss ich jetzt dann überlegen noch. Für heute habe ich auch was vorbereitet, tatsächlich. Ja. Wie sollte es anders sein? Jetzt, wo ich ja dann auch gehört habe, dass der Arne ganz gerne rätselt, dachte ich, Quiz ist jetzt nicht so weit weg von einem Rätsel, ne? Das stimmt eigentlich. An der Stelle. Nee, alles gut. Würde aber wie immer eine kleine fünfminütige Pause einräumen hier, bevor wir dann ins Quiz gehen. Okay. Okay, also. Bis gleich. Naja. Was mache ich denn jetzt in den fünf Minuten? Nee, das habe ich auch gerade gefragt. Das ist für einen Toilettengang zu kurz. Ja, wenn du ewig durch deine Villa rennen musst, ich verstehe das. Bis mal im Westflügel ist. Ja. Das Schlimme ist, ich habe die Grundkonstruktion für Willi und, oder beziehungsweise Maya und die Lokomotive schon rausgesucht. Also die Bilder sind schon auf dem Desktop. Ja, sehr gut. Da ist so nebenbei passiert. Das heißt, du wirst jetzt inmitten dieser Sendung das noch fertigstellen. Und könnte ich theoretisch, aber ich glaube, Rätseln und Photoshop auf einmal. Habe ich eine Chance auf einen Gewinn? Was hast du dann? Eine Chance, das Quiz mal zu gewinnen. Geil. Ich glaube, das hast du auch so. Oh, das sehen wir jetzt mal. Das sind immer so. So Spitzfindigkeiten. Und schon weiß man, dass man nichts mehr weiß. Ich guck mal nach. Wer wäre denn der zweite Gewinner? Wäre der Ralf gewesen? Das habe ich auch heute auch wieder nicht gemacht. Das ging wirklich alles was schnell. Das gebe ich ja zu. Der zweite Gewinner wäre der Ralf gewesen. Ich hätte auch wieder so machen können, der letzte Gewinner oder so, ne? Der zweite Gewinner wäre der Ralf. Das ist böse, da fallen immer die Leute raus, die sich halb gefreut haben schon. Genau. Und der dritte Gewinner wäre der Markus Schmitz gewesen aus Kölle. Das wäre natürlich auch ganz lustig gewesen, weil dann hätten wir das Wanderwaffeleisen an Karneval River zu Markus bringen können. Dann ein rosa Karnevalwaffeleisen wäre auch was Schönes gewesen. Der wie viele? Erste, zweite, dritte, vierte Gewinner wäre der Daniel gewesen. Und mal gucken. Eigentlich haben wir sie ja alle schon vorgelesen, ne? Das ist eigentlich auch doppelt gemoppelt jetzt hier. Aber muss ich ja irgendwie die Zeit vertreiben. Ach, Klaus. Oh, der Chef ist da. Hallo. Ja. Gregor. Der Spielleiter hat jetzt seine Brille aufgesetzt. Oh. Warte mal, ich muss mich doch mal eben noch mal kämmen jetzt. Die fehlte nämlich geht noch. Geht es so? Lass mal schauen. Ist es so besser? Ja. Sehr schön. Ja, so ein Scheitel nach links. Was? Kann man mal machen. Ja, wir spielen heute Quizduell. Quizduell. Yay. Oh, ja. Da weiß ich sogar manchmal was. That's funny, man. Und zwar hatte ich überlegt, wir spielen die Kategorien draußen im Grünen. Und Körper und Geist. Ja. Weil ich dachte, dass draußen im Grün passt zum Geocachen. Okay. Körper und Geist hat jeder. Also, weil ich wusste beim Arne jetzt nicht, wo die Stärken und Schwächen liegen. Sonst hätte ich die Schwächen natürlich gnadenlos ausgenutzt, wie ich das sonst immer mache. Genau. Wunderbar. So. Nächstes Mal schreibst du dir auf, meine Schwächen sind Technik. Technik. Ganz sicher. Ja, ganz sicher. Garantiert. Also die Kategorie im Labor, ja? Ach so. Ja, magst du die nicht, Frank? Ja, was war da? Das. Was denn? Doch, ich, super. Im Labor? Ich finde die eigentlich alle. Der letzte Gewinner wäre der Oboman gewesen. Ach, du ziehst noch fleißig deine Lose. Ich habe jetzt doch alle Lose. Ja. Ich habe die Lose noch alle aus. Ich muss das ja eh aus. Das ging wirklich etwas hoppla hopp. Das gebe ich ja zu. Ja, das ist okay, aber manchmal muss auch hoppla hopp gehen. Du weißt, wir müssen um 10 ins Bett. Ja, eben. Das ist wir ja haben gar nicht mehr keine, so lang. Wir haben keine Zeit eigentlich. Es sind jetzt noch 64 Minuten. Ja. Oh. Jetzt geht das schon wieder los. So. Ich kann doch die Eisenbahn nochmal aufbauen hier. Ich habe einen Stift. So. Genau. So. Ja, ich setze mich mal gerade hin. Ja, gerade hinsetzen. Füße parallel nebeneinander. Es geht los. Draußen im Grünen. Ja. Was für ein Tier ist der Canis lupus familiaris? Ist das ein Kaninchen, ein Pferd, eine Katze oder ein Hund? Ein Hund. Also tatsächlich hätte ich auch für Hund tendiert als Hundemensch, aber einfach nur, um was zu sagen. Ja, dann sag doch Hund. Wegen dem ja, dann sagen wir Hund. Ja, Hund ist richtig. Ha! So, welche dieser Pflanzen sind da giftig? Löwenzahn, Girsch, Butterblume oder die Rose? Was davon ist giftig? Girsch, würde ich sagen. Löwenzahn, Girsch, Butterblume oder Rose? Was davon ist... Bleib bei Girsch. Definitiv. Du bleibst bei Girsch. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Also. Der Löwenzahn. Der Girsch. Oder das Butterblümchen. Oder ich weiß, die Rose. Man kann, also beim Girsch ist das so, das hängt vom Alter ab. Den kann man nämlich tatsächlich zu so einer Art Spinat verarbeiten. Rose. Würde ich sagen, nein, ist nicht giftig. Gibt es auch als Rosenöl. Warte, kommt man das? Wurde auch mit gekocht? Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Wackelkandidat. beim Löwenzahn, da sagt man ja immer, diese gelbe Milch da drin sei giftig. Allerdings gibt es das nicht auch Löwenzahnsalat und sowas, ne? Dann, ich würde mich jetzt für die Butterblume entscheiden mal, weil ich da überhaupt gar nicht was weiß. Ich nehme die Butterblume. Die Butterblume. Mhm. Und das ist richtig. Boah. Die Butterblume sollte man meiden. Alles andere ist scheinbar nicht unbedingt genießbar, aber nicht gerade tödlich. Löwenzahn kannst du wirklich tatsächlich essen. Was du nicht essen kannst, ist die Pusteblume, wenn sie dann fertig ist anschließend. Ja. Das glaube ich, genau. Ne? Das kratzt so, halt, wenn die Blüten-Dinge da in den Mund geht. Ja, das ist, Entschuldigung. Genau. Kommen wir zur dritten Frage draußen im Grünen. Was ist eine Brotkrustenbombe? Ist das A, vulkanisches Auswurfgestein? Ist das B, ein Harthut Hefepilz, ist es C, eine organische Biowaffe oder ist es eine ausgestorbene Hummelart? Wie war passend? Das mit dem Auswurf bitte nochmal? Das gehört doch eher in die Kategorie vulkanisches Körper. Auswurfgestein. Oder Hefepilz oder Biowaffe oder eine ausgestorbene Hummelart. Brotkrusten. Das Ganze nennt sich Brotkrustenbombe. A, B, C oder D. Ich nehme das mit dem Vulkan. Du nimmst den Vulkan. Okay? Weißt du was? Die Biowaffe, die klingt so unwahrscheinlich, die nehme ich einfach mal. Was nimmst du? Die Biowaffe. Die Biowaffe. Es ist der Vulkanauswurf, der sich genauso nennt. Ja, vulkanisches Auswurfgestein. Ja, hätte ich auch nicht gewusst. Brotkrustenbombe. Hätte ich auch nicht gewusst. Was bedeutet das Wort Biodiversität? Bedeutet das biologische Landwirtschaft? Bedeutet es biologisches Leben? Heißt es biologische Vielfalt oder biologisches Essen? Biologische Biodiversität. Diversität ist Vielfalt. Ja, das hätte ich jetzt auch hergeleitet, ne? Von Diverses. Genau. Oder wie bei den Gitarrensendern True Diversity. Also alle beide C. Ja, das möchten wir. Das ist richtig. Yay! Diversity ist die Vielfalt. Genau. Sehr, sehr schön. Welche Farbe hat die Haut eines ausgewachsenen Eisbären? Ist die rosa, schwarz, weiß oder gelb? Die Haut eines ausgewachsenen Eisbärens. Sagt man nicht immer, rosa, die Haut ist so, schwarz, wie das Fell ist? Weiß, gelb. Also ich würde auf gelb gehen, glaube ich. Ich würde auf weiß gehen. Rosa, schwarz, weiß oder gelb? Also ich würde, wie gesagt, ich würde bei gelb gehen, aber halt nicht so ein richtig krasses Gelb, sondern halt so ein gelblich, denke ich mal. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht. Weiß ich nicht. Also, wir haben gelb und Frank sagt? Ich hatte, ich würde weiß nehmen. Du würdest weiß nehmen? Ja. Ja. Dem zugrunde liegt, dass ich davon ausgehe, dass die Haut unterm Fell immer die gleiche Farbe hat wie das Fell. Also bei Kühen dann schwarz und weiß und so weiter. Und also, so. Bei Schweinen? Grenzenlos. Also, Schweine haben ja auch ganz wenig. Nee, die haben auch so ein bisschen Fell, ne? Also, ich weiß nicht, ob ich dir zu viel Spoiler, Frank, ne? Aber mein schwarzer Schweine. Labrador hat weiße Haut. Echt? Hat weiße Haut? Ja, siehst du, dann bin ich da, habe ich die falsche Sendung mit der Maus geguckt. Ich habe ja wohl ja mein Wissen aus Wissen macht A und Sendung mit der Maus. Da kommt man schon mal mit zurecht, aber halt auch nicht durchgängig. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt auf die Auflösung. In dem Fall bist du damit nicht durchgekommen. Oh. Ein Eisbär, sollte man ihn rasieren, wäre schwarz. Okay. Echt? Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Cool. Genau. Kannst du schauen unter www.rasierte-eisbären.com. Wenn das zum Backhaus-Cast führt, lache ich mich tot übrigens. Ja, sehr schön. Aber vielleicht war das schon mal in der Sendung mit der Maus. Mal gucken, vielleicht kommen wir da weiter. Welchen Eisbären.com. Ja. Die Eisbärinnen, ne? Das nein, nein, nein, das nein, nein. Diverse. Bitte, diverses. Diversity. Ja, wo waren wir jetzt? Ach so. Schwarz. Schwarz. Okay, Lied, das heißt der rasierte Eisbär. Das macht mir Angst. Oder ist das ein Buch? Irgendwas ist das. Mach ein Hörspiel, ein Hörspiel. Hörspiel. Oh, das ist gut. Der rasierte Eisbär. Band 1. Gelesen von David Nathan. So, nein. Welchen Pfeilgiftfrosch gibt es wirklich? Pfeilgift, ja? Mhm. Frosch? Mhm. Gibt es einen, der da heißt, den fürchterlichen, den schrecklichen, den grausamen oder den schauerlichen? Welchen Pfeilgiftfrosch gibt es wirklich? Klasse, ich hätte jetzt mit irgendwelchen Fremdworten gerechnet. Ja, ich auch. So Curare, Bolare, kann gar nicht wahre. So was, der Schreckliche, der Fürchterliche also, oder der... Gibt es den Fürchterlichen, den Schrecklichen, den Grausamen oder den Schauerlichen? Welchen Pfeilgiftfrosch gibt es wirklich? Den Grausamen nehme den ich. Den Grausamen nimmst du? Ja. Vielleicht in den Schauerlichen. Das wäre Antwort B und der Schauerliche wäre Antwort D. Richtig ist Antwort B, den Schrecklichen. Den gibt es wirklich. Schrecklich. Den Schrecklichen. Antwort B, den Schrecklichen gibt es. Hat keiner von euch gesagt, gell? Also nicht, keiner von uns gesagt, nee. Nicht ja. Günther, der grausam giftige Frosch. Nein, es ist mehr Sasser, der schreckliche Sumpf, Eumel. Murmel, Frosch. Urmel, wie heißt es denn? Wie heißt der Kröte? Kröte. Kröte. Ah, siehste? Das war doch schon, hatte doch schon viel Schönes. Jetzt, ich wusste gar nicht, dass aus Fröschen Pfeilgift gewonnen wird. Das ist auch noch offensichtlich. Neu, gibt doch auch so Leute, die an Fröschen lecken, weil die leicht giftig sind. Und dann ist das ähnlich wie mit deinem Fisherman Friend von 1992. Okay. ja gut. Darauf war ich jetzt nicht gefasst. Komm, lass uns mal ein paar Frösche lecken gehen. Ja, jetzt hast du kein Quaken auf deinem, nee. Auf deinem Soundboard. Was ist das? Also, ich habe ich nicht. Ah, Tierstimmen. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Genau. Ja, siehst du. Welches Körperteil? Wir sind jetzt Körper und Geist. Also es geht immer ab. Ah. Mit sechs Fragen jetzt. Und jetzt kommen sechs Fragen. Körper und Geist. We change the categories. Welches Körperteil ist bei einer Nebenhöhlenentzündung betroffen? Das Herz, der Fuß, die Nase oder der Arm? Nase. Nase höre ich hier. Was? Das Herz, der Fuß, die Nase oder das Arm. Herr Doktor, ich habe so eine schlimme Nebenhöhlenentzündung. Haben Sie mal mit Dio versucht? Ja. Arme der Füße. Achselhöhle ist so furchtbar neben, dahinter entzündet und so weiter. Ja, wir nehmen auch die Nase. Bitte. Du nimmst auch die Nase, bitte. So, das ist super. Damit steht es 5-3. Nase ist richtig. Ja, wer hätte ich es, was von Nasen. Wer hätte es gedacht? Wie ist der Fachbegriff für das Down-Syndrom? Ist das Trisomie 8, Trisomie 13, Trisomie 18 oder Trisomie 21? Welches ist die richtige Antwort? You take the 21. You take the 21. Yes, I will. Okay. Ich bin mal abstauber und hänge mich da jetzt mal dran. Du hängst dich da jetzt mal dran. Gute Entscheidung. Das ist eine gute Entscheidung, denn Trisomie 21 ist richtig in dem Falle. So, jetzt bin ich gespannt. Ich musste googeln. Wer benötigt für seine Arbeit zuweilen einen konischen Kinderkuppler? So, nicht komisch, sondern konischen Kinderkuppler. Kinderkuppler. Das würde ich im Internet nicht eingeben. Hat das was mit Freiern zu tun? Nein, ich lese mal die Berufszweige vor, die das vielleicht gebrauchen könnten. Das bringt ein bisschen, genau. Wir sind bei Körper und Geist, also es wäre im Angebot der Augenoptiker. Der Augenoptiker wäre im Angebot. Der Physiotherapeut, der Hörgeräteakustiker wäre im Angebot. Oder der Kinderarzt. Ist das Ding nochmal? Das Ding heißt konischer Kinderkuppler. Ich glaube, der Kinderarzt ist eine Falle. Mein Gott. Meinst du, Kinderarzt wäre eine Falle? Ja, ja, das klingt so ein bisschen fanfragig. Ja. Also Augenoptiker, Physiotherapeut oder Hörgeräteakustiker wäre dann noch im Angebot. Ich nehme den Hörgeräteakustiker. Ja. Das wollte ich auch gerade sagen, tatsächlich. Dann nehmen wir den mal beide. Warum? Wie wir damit. Ja, genau. Deshalb. Warum nicht den Augenoptiker nehmen? Weil Augenoptiker nämlich falsch wäre. Ja, denn ich weiß nicht, was der komisches, konisches haben das soll. Es ist der Hörgeräteakustiker und ein Dingensbums, Kinderkuppler ist tatsächlich irgendein Messinstrument, wo man die kleinen Hörgeräte irgendwie vermessen kann, ohne dass man die aus dem Ohr rausnehmen muss, habe ich gedacht. Weil die Firma Kind Hörgeräte herstellt. Kinderkuppler, das könnte sein, dass daher kommt. Aber das ist, was ich dazu gefunden habe. Für euch frisch gegoogelt. Boah. Und beide ein Punkt. Sehr schön. Yay. Hätte ich jetzt gedacht, dass das nix wird. Naja, wovor hat man denn Angst, wenn man klaustrophobisch ist? Hat man da Angst vor dem Namen Klaus? Ah! Der ist so flach, aber steht hier so. Flach. Steht hier so. Hat man Angst vor weiten Flächen, vor großen Höhen oder vor engen Räumen? Vor engen Räumen. Das Schlimme ist eigentlich auch rein aus dem Running Gag müsste man A nehmen, aber ich weiß, dass es D ist, also nehme ich D. Okay, D. Da habt ihr natürlich beide recht. Und dass, wenn man Klaus heißt und meine Figur hat, hat man tatsächlich Angst in engen Räumen. Umkleidekabine im Schwimmbad. Läuft ja auch Fahrstuhlmusik in Fahrstühlen. Genau. Also ich finde es fast noch schlimmer. Kennst du so Autobahnraststätten? Die Türen, die gehen ja von den blöden Klos, die gehen ja nach innen auf. Und wenn man so lange Beine hat wie ich und so unförmig ist wie ich, dann hat man immer das Problem, dass man immer erst mal auf die Toilette draufklettern muss, um die Tür hinter sich zu schließen. Ja, oder nicht? Ja, deswegen sind die Videoüberwacht. Ach so. Nein. Ach so. Du. Ach, Toiletten sind videoüberwacht. Genau. Dann kriegt man auch jede Menge Scheiß zu sehen. So. Ja, jeder hat ein Fetisch, ne? Wohl richtig. Wie schwer ist die Milz eines Erwachsenen im Durchschnitt? Liegt die zwischen 30 und 50 Gramm, zwischen 150 und 200 Gramm, 200 bis 250 Gramm oder wiegt so eine Milz tatsächlich 450 bis 600 Gramm? Die Milz eines ausgewachsenen Menschen im Durchschnitt. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Wie schwer könnte denn so eine Milz sein? B wäre 150 bis 200 Gramm. Ja, das klingt gut. Dann nehme ich C. Dann nimmst du C. Und 150 bis 200 Gramm wiegt eine Milz im Durchschnitt. Und damit hat Arne recht. Ja, Antwort B. Gut. Sehr gut. Ja, das ist gar nicht sehr so gut. Viel, ne, für so ein Organ. Ja. Was, ja. Was wiegt denn sonst ein Organ im Durchschnitt? Ich habe da keine Ahnung. Meinst du, wer zu leicht? Blinddarm ist bestimmt leichter noch, oder? Ja. Vor so einer 150 bis 200 Gramm. 150 bis 200 Gramm. Die Milz ist. Also hätte das Gewicht passt jetzt so nicht richtig zu der Größe, wie ich sehe. Ja, das scheint ein sehr gut verdichteter Baustoff zu sein, offensichtlich. Dann scheint. Ja, das ist. Also die ist so von außen, nee, ist sie umgekehrt wie die Thales, ja, die ist von außen größer, ja, wie ihr Gewicht ist. Sehr schön. Und meines Wissens ist nicht ganz klar, was die eigentlich tut, oder? Doch. Doch ist das, aber man kann ohne, das weiß ich. Ja, das geht, weil, ja. Also die ist fürs Immunsystem mit zuständig und ist aber verzichtbar. Aber, naja. Verzichtbar. Ja. Das ist mal auch ein schöner Titel. Ich bin verzichtbar. Heute verzichtbar. Ja, heute verzichtbar. Genau. Möchten Sie Zwiebeln auf Ihren Döner? Nee. Auf jeden Fall. Sie sind nicht verzichtbar. Nicht verzichtbar. Wie wird ein Muttermal in der medizinischen Fachsprache gemeinhin bezeichnet? Als Nevus, als Basaliom, als Pustula oder als Melanom? Antworte mal, ich hänge mich dann dran. Ein Muttermal. Das ist ein Muttermal, das hatte meine Mutter mal. Vorher mal gefragt, hättest du wie in meinem Gesicht das hätte beantworten können. Nevus. Wenn du vorgelesen hättest, aber. Basaliom? Ich weiß das nicht. Ich wusste das. Pustula oder Melanom? Ich muss das zu meiner Schande gestehen. Ja? Ich müsste das eigentlich wissen. Du müsstest das wissen. Aufgrund meiner Profession. Und ich wüsste es auch nicht. Sag mal, also was sagst du? Pustula. Pustula, Melanom. Eine Pustula ist das nicht. Basaliom. Oder ein Nevus. N-E-V-U-S, Nevus. Ich weiß nicht, was davon das Entartete ist. Ich meine das Melanom. Deswegen sag ich mal, aber nur weil ich es meine, das Basaliom. Es gibt allerdings eine 50% Chance, dass das falsch ist. Jetzt muss der Arne entscheiden, was er damit macht. Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, ne? Aber da ich irgendwann bei deiner Erklärung ausgestiegen bin, habe ich schnell mal fix Random Org genommen und Random Org sagt C. Random Org sagt C. Hättest gut. Du mal besser Google genommen. Ich finde einen anständigen Ansatz. Random.org hier, das finde ich gut. Das gefällt mir. Ist aber leider beides falsch. Das Ding heißt Nevus. Echt? Nennt man das ja. N-E-V-U-S. Da muss ich aber noch mal in der Nachhilfe. Steht. Liebe Schüler, falls ihr meinen Podcast hört, es ist so, wie es ist, da weiß auch nicht alles. Er kann es manches, auch nicht. Deswegen heißt das auch Unterrichtsvorbereitung, da guckt man immer die Dinge nach, die man nicht auf dem Schirm hat. Ja, ist das. Ja. Gut, ich wusste schon andere, schlimmere Dinge nicht. Also, damit steht es aber in Summe absolut gerade, so 8-7 für den Champion der Herzen für den Frank. Ui. Ui. Jawohl. Ja, das sieht gut aus. Bleiben wir doch mal draußen im Grünen und fragen uns, was ist eine fette Henne? Ist das ein Vogel, ein Fisch, eine Pflanze oder ein Pilz? Ich würde Fisch sagen. Das ist eine Pflanze. Fisch und Pflanze ist gesetzt, oder was? So sieht es aus. Naja. Die fette Henne ist eine Pflanze, das stimmt. Ja, das wusste ich beim zweiten Nachdenken auch, aber dann dachte ich mir, ach, das erinnerst du nicht, das klingt doof. In Frankreich. Es stand nicht die Nachbarin drauf, das finde ich nicht. Nein, nein. Das ist ja, fette Henne, das ist, glaube ich, das ist die Aloe Vera vom Dorf. Sozusagen, gelernt. Genau. Ja. Das ist halt ziemlich blöd gelaufen, weil als du Fisch gesagt hast, war ich mir einfach sicher, dass es der Fisch ist. Und als dann Pflanze kam, war mein Hirn schon mit Fisch blockiert. Ah. Ja, das passiert. Ja. Also, dann jetzt nicht sofort denken, sondern erst zuhören. Es kommen vier Antworten. Welches Tier ist Deutschlands größtes Raubtier? Ist es der Fuchs, der Steinadler, der Wolf oder die Kegelrobbe? Deutschlands größtes Raubtier. Größe von Größe oder Größe von Gewicht? Größe von, hier steht größtes. So detailliert sind die Fragen nicht. Also, größtes, ich würde jetzt auf die Kegelrobbe gehen, weil wenn die sich auf, also wenn die sich lang nach hinten macht, hat die ziemlich viel Höhe. Andererseits, wenn der Wolf das macht, sich auf die Hinterbeine stellen, hat der auch ziemlich viel Höhe. Ach, ich bleib bei der Kegelrobbe, das klingt gut. Also, was jetzt der Mensch war es nicht, deswegen nee. Fuchs. Fuchs, Steinadler, Fuchs, Steinadler, Wolf oder die Kegelrobbe. Gut, so Kegelrobben sind groß. Ich finde das großartig. Ich wusste nicht, wie eine Kegelrobbe aussieht bis vor 10 Minuten. Nee, bis vor einer halben Stunde, sagen wir mal so. Aber gut, dass ihr das wisst. Ja, also Fuchs, Steinadler, oder Kegelrobbe. Und ich überlege nur gerade, ob die Kegelrobbe wirklich auf, ja doch, deutsche Nordsee, ne? Ja, hätte ich jetzt zumindest gesagt. Nur, und der Steinadler, der hat aber einiges an Spannbreite wiederum. Ja. Und das nimmt man gar nicht so für wahr, weil er ja so hoch oben rumfliegt. Ja, aber das ist ja die Breite und nicht die Größe, ne? Ja, das ist eben Größe. Definitionsproblem. Ist eine doofe Angabe. Du kannst jetzt Gewicht, Körpergröße, Höhe, Länge, Breite. Da ich die Antwort weiß, gebe ich zur Hilfe die. Ja. Bitte, ich nehme jetzt einfach den Steinadler, ja, um nicht auch die Kegelrobbe zu nehmen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kleine Hilfestellung, ist ohne Flügel, aber... Ja gut, der, ja. Ist jetzt zu spät. Der Steinadler ohne Flügel, ja, wenn er... Genau, weil die Kegelrobbe ist ohne Flügel auch das größte Tier in... Raubtier in Deutschland. Okay, dann muss ich das jetzt tatsächlich noch mal ganz kurz mir angucken, die Kegelrobbe. Damit also ich weiß ungefähr, wie die aussieht, aber... 9 zu 8. Macht die nicht so? Ja, genau. Wie nennt man die Oberlippe von einem Elch? Welch? Werner. Wie nennt man die Oberlippe von einem Elch? Okay. Heißt das Labrett, Muffel, Usuri oder Alexis Alexis? Muffel. Ja, da hänge ich mir jetzt einfach dran. Muffel. Also ich würde jetzt auch Muffel sagen, tatsächlich. Also irgendwie ist das sympathisch. Alexis hätte ich jetzt gesagt, wenn es die Zunge gewesen wäre, aber... Also unser Jäger bietet uns regelmäßig Muffelwild an. Von daher bin ich jetzt einfach auf Muffel gekommen, in gänzlicher Unkenntnis, wie der Hirsch seine Oberlippe nennt. Vielleicht heißt ich auch einfach Werner, oder? Nee, er nennt sie Muffel. Tatsache. Das ist richtig. Das gibt es doch gar nicht. Ich bin erstaunt. Es kam auch so schnell. Ja. Man hätte meinen können, du hättest das gewusst, aber gut. Nur wegen diesem Wild. Muffelwild, was Thorsten uns da immer kredenzt. Also bei dem kann man halt sowas kaufen und dann in die Pfanne. Ah, ja. Lecker. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Sozusagen. Oder der Elch. Genau. Oder der Elch. Ich glaube, ich werde zum Elch. Eine Muffel. Wie werden Orcas noch genannt? Sind das Schwertwale, Fleckendelfine, Pegasus oder Königsmarline? Eieieiei. Ich würde sagen, Schwertwal. Fleckendelfine, würde ich sagen. Fleckendelfine? Ja. Orcas? Ich gehe mal auf Fleckendelfin. Bei Schwertwal, ich meine, dass ich das mal gehört habe. Schon mal Frivilli gesehen? Nee. Echt? Gut, es sind Schwertwale. Wer hat das gesagt? Meiner einer. Ja, es ist, damit steht es aber 10 zu 10. Wenn wir schon beim Schwertwal sind, da der ja Robben jagt, möchte ich mal kurz nachreichen. So eine Kegelrobbe ist 2,5 Meter groß. Das ist, also 2,5 Meter groß. Ganz schön hart. Das ist anständig. Donnerwetter. 2,50. Ja. Ja. Und raubt die halt, ne? Doch, ist die süß. Ja, genau. Da habe ich die Streich. Josephine? Ja. Torben, Kevin? Ja. Die sind miteinander spielen. Ja, ja. Oh. Welche Hühner gibt es? Pass auf. Hanghühner. Pass auf. Gibt es Hühner? Gibt es Manometerhühner? Gibt es Thermometerhühner? Gibt es Barometerhühner? Oder Hygrometerhühner? Barometer, klingt gut. Manometer, Thermometer, Hygrometer. Und Barometer. Ich gehe aufs Barometer. Barometerhühner? Meinst du, weil die Hühnerleiter hochklettern, wenn das Wetter schön wird oder was? Du, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber das klingt irgendwie das Einzige irgendwie sinnig, aber das muss ja nicht heißen. Man weiß ja nicht, ob die Hühner sowas können. Tja, keine Ahnung. Ich nehme Manometerhühner. Du nimmst Manometerhühner. Manometer, Wattenhuhn. Mann, Manometer, Wattenhuhn. Ja. Ja, wer sagt denn schon Thermometer, Wattenhuhn? Ja, das sagt keiner, weil, aber die gibt es. Nee. Ja, Thermometerhühner. Antwort B wäre richtig gewesen. Ist das wirklich Hühner oder ist das so ein Thermometer in Hühnerform? Und dann wäre das eine Pfandfrage. Nee, das sind Originalantworten und Fragen aus der Quiz-Duell. Ja, weißt du, wie viele Antworten ich aus dem Quiz-Duell schon den angeprangert habe und den, da kannst du ja so eine Meldenfunktion nutzen. Ach so. In der App. Als falsch. Weil da als schon, falsch. Also ich habe da schon Sachen gefunden, die wirklich tatsächlich falsch waren. Ach so, ja. Aber ich glaube das jetzt mal, weil es hier jetzt steht, dass es Thermometerhühner gibt. Das ist alles gut. Thermometerhühner. Was auch immer daran besonders ist, aber auch das könnte man später noch googeln in Ruhe. Vielleicht kriegen die einen roten Kopf, wenn es warm wird. Ja, oder die fallen um. Die stehen so dicht im Stein, fallen nicht um. So, wer hat denn mit einer Länge von etwa 2 Meter den längsten Blinddarm im Tierreich? Boah, Zwei Meter. Ist das der Elefant, ein Panda, ein Koala oder die grüne Baumpython? Haha. Das ist ja gemein. Das ist richtig gemein. 2 Meter langer Blinddarm. Also spontan würde ich die Python nehmen. Ja. Weil da bringt man die 2 Meter in dem Tier ganz gut unter. Ja. Bei dem Koala, gut, der wird dafür. Also. Der ist halt nur Blinddarm. Funktion Blinddarm ist ja hier Verdauung pflanzlicher Nährstoffe. Da wird natürlich super zu dem Koala passen. Ja, allerdings zum Panda auch. Zu dem auch. 2 Meter ist aber schon echt eine Wucht. Wobei, wenn man überlegt. Ich gebe zu bedenken, der Elefant steht auch zur Disposition. Da ist auch viel Platz drin. Das stimmt allerdings. Oh, und das ist auch ein Pflanzenfresser. Ja, außer die komische Schlange. Aber vielleicht. Schlange ist nicht das weiß ich jetzt gar nicht, ob die nicht ein Fleischfresser ist, die Python. Ja, hey, aber. Böse. Ich habe schon was gesagt, ne? Ich habe noch bis jetzt noch nichts notiert. Also. Theoretisch, ich könnte mir vorstellen, dass die Schlange das hat, weil sie es hat, aber warum sollte sie? Also ich. Ich glaube, ich gehe auf den Elefanten. Das ist das einzige Tier, Säugetier, was nicht springen kann. Das ist auch gut so. Und von daher gehe ich auf den Elefanten. Ja, im Grunde hatte ich, wenn ich das jetzt richtig, ich kann das ja nochmal nachhören. Also ich meine, ich hätte mich schon auf die Python festgelegt. Von daher bleibe ich da auch dabei. Das ist sehr, sehr schön. Der Elefant. Die grüne Baumpython ist falsch. Ja. Ja. Der Elefant? Auch falsch. Ist auch falsch. Ach. Und die schöne Erklärung vom Koala-Bär, Frank. Mit den Pflanzen. Mit den Pflanzen. Hast du gut angefangen? Der wäre dir gewesen. Der hat die mit 2 Meter den längsten Blinddarm. Das ist ja der, da ist der gute Weg hin auch manchmal vorbei, in der, wenn er nicht zu Ende geht. In der Tierwelt. Ja, boah, gut. 2 Meter Blinddarm. Ja, ja, ich meine, ja. Okay. Ja, wenn man den gescheit zusammenrollt, passt er da offensichtlich rein. Ja. Der Dünndarm ist ja, ein Menschen ist ja auch einige Meter lang. Ja, also auch so um den Dreh. Naja, gut. Okay. Gut. Gut. Es steht 10 zu 10. Habt ihr noch Lust? Wollen wir noch? Ja. Ja? Ja, ja. Ja, ist ja auch noch keine 10. Nee, eine halbe Stunde haben wir noch. Machen wir heute spontan um 10 Schluss. Überstunden machen muss genau. Bitten, dann bricht die Aufnahme ab. Danke, das war's. Tschüss, servus. Ist auch wieder Kopf auf dem Schreibtisch aufschlägt. Wodurch, ihr Lieben, ist denn der Fötus im Fruchtwasser geschützt? Durch Kartoffelschale, Käseschmiere, Wurstpelle oder Brotkruste? Da sagt man Käseschmiere dazu. Jetzt ist Frank ja, natürlich also, im Vorteil mit 3 Kindern. Ja, also ich mit 0 Kindern und absolut gar keiner Plan hänge mich da jetzt ausnahmsweise nochmal an Frank dran, weil das so eine Frage ist, wo er wissen muss, was er tut oder was er sagt. Das sollte man hoffen, ja. Das klingt jetzt schon schlimm. Die richtige Antwort ist Wurstpelle. Jawohl! Nein. Das ist natürlich die Käseschmiere, stimmt natürlich. Das ist natürlich richtig. Was macht Insulin? Senkt das den Blutzuckerspiegel? Erhöht es den Blutzuckerspiegel? Erzeugt den Blutzucker oder steuert Insulin die Verdauung? Was macht Insulin? Ich würde sagen, es senkt den Spiegel. Ja. Das senkt den Blutzuckerspiegel. Das ist richtig. Es senkt den Blutzuckerspiegel. Schließt die Zellen auf, damit die Kohlenhydrate da verbrennen können. Das mit der Verdauung, das ist das Inulin, das wird gerne mal verwechselt. Das Inulin? Mhm. Das steuert, ist bei der Verdauungssteuerung mit beteiligt. Okay. Das ist schon toll. Und die Inuit? Das sind die machen Menschen, beides. Die steuern Verdauung. Die Wahl über Population. Die kümmern sich um die Kegelrobbe. Genau. Ja, genau. Ja. Also Tierstimmen brauchst du auf deinem Soundboard. Ja. So, die nächste Frage ist für mich die schwierigste, zumindest was Vorlesen betrifft. Ist das jetzt draußen im Grünen? Nee, Körper und Geist sind immer noch. Das ist ja hier mit Blutzuckerspiegel und so ist ja mehr drin Körper, Geist als draußen. Wenn der Blutzucker draußen stattfindet, ja, das ist dann was anderes. Bedenklich. Wie viele Erythrozyten, rote Blutkörperchen, werden beim Menschen täglich neu gebildet? Sind das Erythrozyten? Sind das circa 200, circa 200.000, circa 200 Millionen oder sind es sogar an die 200 Milliarden, die da täglich neu gebildet werden? Potzblitz, keine Ahnung. 200 Millionen von mir aus. Klingt nach einem guten Kontostand, also nehmen wir die. Auf jeden Fall auch eine Funktion der Milz, dass die nicht überhand nehmen. Baut die ab. Boah, ja, ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Nur weil die abbaut, heißt das ja nicht, dass das Ding nicht weiter produziert. Nee, deswegen, das ist ja das so eine Art Notwendigkeit. Nee, Millionen glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wie schnell die Dinger entstehen können. Also ich gehe jetzt einfach mal auf die Millionen, weil ich mich darauf festgelegt habe. Aber im Knochenmark gebildet. Tja, die, was sagst du? 200 und dann 2000 und 200? 200, 200.000, 200 Millionen oder 200 Milliarden? Ich nehme 200.000. Das Kärtchen sagt, es sind 200 Milliarden. Krass. 200 ja. Milliarden täglich am neu. Tag? Ja, steht hier so. Das ist viel. Jo. Ist auch der bessere Kontostand nebenbei, Arne. Ich weiß, also ja, theoretisch schon, aber ich glaube, wenn du so viel Knete hast, dann scheißt du auf den Kontostand. Ja. Wohl bei 200 Millionen vielleicht auch. Ja, das ist richtig. Obwohl 200 Millionen kriegst du noch eher ausgegeben wie 200 Milliarden. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. 200 Milliarden Zellen sind das ja, ne? Ja, die werden aber nicht so groß sein wahrscheinlich dann. Nee, das ist schon klar, aber boah, das ist ja fantastisch. Das ist ein bisschen was, ja. Nee, da bin ich jetzt echt fasziniert. Das hätte ich nicht gedacht. Ich werde das natürlich nachher recherchieren. Ja, das kannst du gerne machen. Das ist schon klar. Ja. Aber weil mich das einfach jetzt fasziniert gerade. Ja. 200 Milliarden. Da musst du dir mal vorstellen, was der Knochenmark da leistet, jeden pro Tag. Mhm. Ja, rechne das jetzt mal auf 80 Jahre hoch. Irre. Zwei kann ich auch sprechen, keine Ahnung. Irre. Was für eine Schöpfung. Super, weiter geht's. Ja. Also ich könnte die Tasche nicht nach einer Woche nicht aussprechen. Ja, genau. Was versteht man denn im Gesundheitswesen unter Borderline? Ist das die internationale Organspendedatei? Das ist gut. Ist das eine psychische Störung? Ist das das Synonym für Herzkranzgefäße? Oder handelt es sich bei Borderline um ein medizinisches Gerät? Gehen auf B. Ja. Das ist eine psychische Störung. Das ist eine psychische Störung, das ist natürlich richtig. So. Wie lautet der lateinische Ausdruck für einen Schlaganfall? Heißt das Apoplex cerebri, Influenza pneumonie? Heißt es Angina pectoris oder ist es der, die das Hypertonus? Wie lautet der lateinische Ausdruck für einen Schlaganfall? Das ist der Apoplex cerebri. Also, das ist langweilig, wenn ich mich jetzt an Frank dranhänge, ne? Ja, aber clever in dem Fall. Wenn du das möchtest, dann hänge ich mich gerne ran. Ja, das ist was ich mal weiß. Ja, das ist clever. Das in dem Fall ist das clever. Das weiß das ich stimmt. wirklich. Das stimmt. Ich weiß auch was. Das Schlimmste ist eigentlich, Frank, dass er hier bei die Gesundheit immer so Sachen fragt, die du wissen müsstest und bei draußen im Grünfrachter Sachen, die wir beide eventuell wissen könnten. Könnten, genau. Ja, siehste. Wer entwickelte den Diphtherie-Impfstoff? Nochmal. Wer entwickelte den Diphtherie-Impfstoff? Genau. An der Charité zu Berlin. Und bekam 1901 den Nobelpreis für Medizin dafür. Wer war das? War das Alexander Fleming? War das Rudolf Virchow? Robert Koch oder Emil von Behring? Wer hat das erfunden? Den Impfstoff für Diphtherie. Oh, keine Ahnung. Alexander Fleming, Rudolf Virchow, Robert Koch, Emil von Behring. Koch hat wenigstens sein eigenes Institut. Ja, das Schlimme ist, Robert Koch ist das Einzige, was mir was sagt. Aber ich weiß nicht mal, was es mir sagt. Ich kenne den Namen. Also das Robert-Koch-Institut, das kenne ich, aber was es tut, habe ich keine Ahnung. Was machen wir? Ja komm, ich nehme das jetzt einfach mal, auch wenn es vielleicht extrem falsch ist, aber dann habe ich was gesagt. Aber so falsch ist das gar nicht. Der Koch und der Emil von Behring, die kannten sich. Die waren sogar teilweise in Konkurrenz zueinander. Der Koch hat den Tuberkulose-Impfstoff versucht zu entwickeln, ist ihm nicht ganz gelungen auf Anhieb, während der Emil von Behring tatsächlich es geschafft hat, aus Pferdeblut den Diphtherie-Impfstoff zu synthetisieren. Also, sehr gute Erklärung. Cool. Und alle vier, die da genannt wurden, waren tatsächlich an der Charité tätig. Siehst du's? Ja. Das heißt, ich war nur so knapp, mit ein paar Prozent knapp. Falsch, ja, was ja, ich knapp. Hingekriegt hat. Genau, das Robert-Koch-Institut sind Deutschlands Schützer für Hygiene und Gesundheit. Die sind natürlich jetzt busy mit dem, eigentlich, um ehrlich zu sein, die sind viel busier, falls man das mal so denglisch sagen darf, mit der grassierenden Grippe derzeit. Die bringt nämlich definitiv deutlich mehr Menschen um, wie der Coronavirus, bei dem wir es noch nicht genau wissen. Ja, aber beim Coronavirus, weißt du, warum der so gehypt ist? Das ist eine reine Werbemasche. Vom Bier. Ja, die haben so 0,5 Liter Trinkampullen zur Immunabwehr, habe ich auch schon gehört. Genau. Zwei Stück davon pro Mahlzeit, ne? Und das hilft so wunderbar angeblich, ich mir sagen lassen. Ich befürchte, dass dieser Virus eher Durchfall auslöst, aber mit der Meinung stehe ich noch alleine da. Das könnten zu viele von den Impulen auch. Ampullen natürlich. Ja, so. So, jetzt sind wir aber auch ganz vom Thema abgekommen. Ja. Ne? Gehen wir doch nochmal raus ins Grüne derweil. Ja. Ja, und das dunkel, jetzt. Kalt und verregnet. Ja, pass Fichte. Auf. Das passt jetzt besser wie gedacht, die Frage, die jetzt kommt. Was zeigt denn der sogenannte Schwänzeltanz der Bienen? Zeigt der A die Paarungsbereitschaft, B Aggressivität, C eine Futterquelle oder D die Schwarmzugehörigkeit? Der sogenannte Schwänzeltanz der Bienen. Also wenn ich mich nicht ganz vertue, dann ist es eine Futterquelle. Jawohl. Wenn ich da nicht komplett daneben liege. Dem würde ich mich ohne Vorbehalte und irgendwelche Sorgen anschließen. Schwänzeltanz der Bienen. Paarungsbereitschaft wäre auch im Angebot gewesen. Nee, da glaube ich nicht, dass die da rumschlawenzeln. Es ist eine Futterquelle, das ist richtig. Yay! Da ist tatsächlich was hängen geblieben aus dem Buch. Also ich kann ab einer Hand abzählen, wie viele Bücher ich in meinem Leben gelesen habe. Eins davon war ein Geocaching-Roman. Sehr gut. Eins ist ein Roman, den man mich gezwungen hat, in der 10. Klasse zu lesen, wo ich schon wieder den Namen vergessen habe. Zwei waren Elektrofachkundebücher und das letzte war ein Bienenbuch. Und Klaus und ich werden den Schwänzeltanz einüben bis April. Ja, weiter, ich will nicht hören. Um ihn dann live in München vorzuführen. Vor dem Dönerstand. Vor dem Dönerstand, weil da haben wir ja die Futterquelle entdeckt. Um anzuzeigen, dass wir eine Futterquelle entdeckt haben. Schön. Dann versuchen wir dasselbe nochmal beim Burgers und dann gucken wir, wo das problematischer wird. Schönes Projekt. Bilder aus meinem Kopf. Hoffe, Klaus und ich haben auch schon mal einen Bärentanz getan. Aber machen wir mal lieber die nächste Frage. Und das wäre in dem Zusammenhang. Wie heißt der größte an Land lebende Krebs? Ist das die Königskrabbe? Ich wusste, dass irgend so ein blöder Name jetzt fällt. Ist schon gut. Horst und seine Frau heißt Doris. So. Königskrabbe, der Palmendieb, ist es die Yeti-Krabbe oder eine Zebrakrebs? Der Palmendieb klingt gut. Palmendieb, Königskrabbe, Yeti-Krabbe oder der Zebrakrebs. Was ist der größte Krebs? Ich gehe auf die Palme. Für die Königskrabbe entscheiden. Der an Land lebt. Vielleicht lebt die ja an Land ab und zu. Du nimmst die Königskrabbe und der Ahne nimmt den Palmen. Also wenn das jetzt so eingeloggt ist, hau ich mal dazwischen. Ich weiß, dass diese komischen Krabbenfischer auf D-Max, die fangen immer Königskrabben. Die leben ganz tief unten im Wasser. Also ich glaub's nicht. Das ist nicht an Land, würde ich sagen. Nee. Das ist auf Land. Na gut. Unten drunter mit Wasser drüber. Es ist der Palmendieb und damit hat der Arne einen Punkt gewonnen. Ich hatte da die Möglichkeit, mir das anzuschauen. Und da gibt es Bilder, die Palmendieb, die können Kokosnüsse knacken. Die Jungs. Deswegen heißen die Palmendiebe. Und da sieht man ungefähr, wenn man weiß, wie groß eine Kokosnuss ist, kann man sich dann auch ungefähr vorstellen, wie groß diese Krabbe dann ist, die nämlich da locker quasi sich drauf setzt und knack, ne? Also, ach du Scheiße, sind die Viecher riesig. Die das sind richtig ist ja groß. Der Hammer. Ja, Palmendiebe. Ich habe das gerade mal kurz gegoogelt. Ja. Ach du Scheiße, sind die Viecher riesig. Ja, aber das ist halt eine Mahlzeit für die ganze Familie, das ist schon mal klar. So, welche Hunderasse hat eine blaue Zunge? Sind das der irische Wolfshund, Chow-Chow, Pinschers oder Pekinesen? Welche Hunderasse hat eine blaue Zunge? Und nicht nur, wenn sie Blaubeeren geklaut haben. Nochmal bitte. Spontan Chow-Chow. Also, irischer Wolfshund, der Chow-Chow ist dabei, ein Pinscher oder ein Pekinese? Welcher hat blaue Zunge von diesem? Wird auch auf den Chow-Chow gehen, glaube ich. Du gehst auch auf den Chow-Chow? Also beim irischen Wolfshund weiß ich, dass es nicht so ist. Und beim... Ja, muss der Chow-Chow sein. Der Chow-Chow. Und das ist scheinbar sogar die richtige Antwort. Ja, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Da sage ich mal... Schau das doch mal nach, ob der Chow-Chow eine blaue Zunge hat. Chow-Chow, ob der Chow-Chow schön schaut. So. Was bedeutet das aus dem Griechischen stammende Wort Plankton? Bedeutet das... Das Umherirrende, oder heißt es grüne Teilchen, heißt Plankton im Wasser lebend oder heißt es Nahrung für Fische? Was heißt Plankton aus dem Griechischen übersetzt genau? Ah, klang sympathisch. Das Umherirrende, grüne Teilchen, im Wasser lebend oder Nahrung für Fische? Umherirrend klingt gut. Also boah. Arne nimmt A? Nahrung für Fische, im Wasser lebend, grüne Teilchen oder das Umherirrende? Im Wasser lebend nehme ich. Du nimmst im Wasser lebend. C. Damit hat Arne zum ersten Mal die Führung ergattert in diesem Quiz. Krass. Hui. Jawohl, ja. Es steht 17 zu 18, weil Plankton heißt das Umherirrende. Ach. Also kann man schön auch im Alltag einbauen. Allerdings. Je nachdem, wo man genau, wenn man gerade so mal einkaufen ist oder in der U-Bahn oder S-Bahn oder auch bei dem lieben Arbeitskollegen. Naja, was tust du gerade? Ich Plankton, was ja, tust du genau. Ich herum? Na, du Plankton? Schön, ja. Was? Das ist Paul Plankton. Paul Plankton, genau. Der Umherirrende. Ja, schön. Was ist ein flämischer Riese? Ist das A, ein Hund? Also eine Hunderasse dann natürlich, ne? Eine Katze, sind das Pferde oder Kaninchen? Die flämischen Riesen. Flämischer Riese, ist das Hund, Katze, Pferd oder Kaninchen? Wo finden wir einen flämischen Riesen? Ich würde auf das Kaninchen tippen. Ich hätte jetzt auch auf Kaninchen getippt, nur so aus, weiß ich nicht, es gibt ja, glaub, alles Mögliche da an verschiedensten Formen. Ich habe irgendwas gehört, Gerard, wie ich das richtig verstanden habe, hat der blaue Wiener, da haben sie sich im Reading darüber lustig gemacht, dass das ja auch Temu sein könnte. also könnte ich mir dann durchaus vorstellen, dass es das auch bei den Karnickeln mit dem komischen flämischen Riesen gibt, also nämlich den flämischen Riesen als Kaninchen. Und Frank hat auch Kaninchen, oder? Ja. Damit habt ihr zwar beide einen Punkt, aber am Ergebnis ändert sich nichts. Es sind Kaninchen tatsächlich, ja. Pferde hätte ich mir noch vorstellen können. Ja, da gibt's auch einen relativ komischen Namen. Und der Schmetterling nicht drauf stand. Weil, ich bin ein wunderschöner Schmetterling. So, machen wir noch eine Runde Körper und Geist. Eine Runde Körper und Geist. Welches dieser Hormone wird auch als Glückshormon genannt? Ist das Endorphin, Histidin, Adrenalin oder Antioxidans? Endorphin. Endorphin. Endorphin, das war definitiv zu einfach. Das sind auch die Fragen mit dem einen Stern nebenbei. Jetzt kommt die mit dem, jetzt kommt eine mit zwei Sternen. Wozu dient die Glasgow-Koma-Skala? Gilt ihr zur Einschätzung der Intelligenz, zur Einschätzung des Bewusstseins, zur Einschätzung der Herzfunktion oder Einschätzung der Schmerzintensität? Das Ding nennt sich die Glasgow-Koma-Skala. Intelligenz, Bewusstsein, Herzfunktion oder Schmerzintensivität wäre gefragt an der Stelle. Skala, also Könnte eine Schmerzintensivität sein, nehme ich jetzt einfach. Ja, das ist so, die Glasgow Coma Scale ist zur Einschätzung des Bewusstseins. Das ist richtig. Traum. Wie sieht die aus, Frank? Was, wie ist halt 1 bis 10 oder was? 1 ist lömmelig dahindämmernd und 10 ist voll top dabei, oder? Nee, das sind verschiedene Fragen, die auf vorhanden oder nicht vorhanden überprüft werden. Und da gibt's auf welchen Schmerzreiz reagiert derjenige oder gar nicht, ist der ansprechbar? Also fängt einfach mal erst damit an, ist der überhaupt ansprechbar und so weiter. Achso, genau. Ist das mit der Taschenlampe und den Augen auch oder was? Das ist ja eher für um eine Gehirnfunktion sich anzugucken, sondern ja. Einfach echt nur umzuschauen, kann ich den durch einen Schmerzreiz zum Beispiel erwecken? Wenn ich den ansprich, wie antwortet der zurück, um so eine Einschätzung machen zu können, wie stark ist die Bewusstseinsstörung? Wenn er natürlich auf Schmerz gar nicht mehr reagiert, dann ist er wirklich weit weggetragen. Also. Aber mal. Ja, weil das mit der Taschenlampe und den Augen erklärt. Und den Augen, das ist scheinbar das Einzige, was deutsche Ärzte in Spielfilmen und in Serien können. Ne? Wenn die haben immer nur eine Taschenlampe. Ja. Zweimal ins Auge leuchtet, 10 Minuten später steht der Mann wieder nackt im Hemd und freut sich, dass er noch lebt. Das ist toll. So eine Taschenlampe will ich nebenbei haben, wer so eine hat, die einen sofort gesund macht. Bitte hier, Adresse ist bekannt, finde ich super. Jetzt hätte wieder. Ich gerne, genau. Ja. Nächste Frage. Es wird wieder lateinisch, ich freue mich, ich habe ja das kleine Latinum. Hey, ich habe ja 4 Asterix-Hefte gelesen. Genau, die anderen, die habe ich auch gelesen. In meiner Jugend. Woran leidet jemand, der eine Hyperhidrosis plantaris hat? Leidet dieser arme Mensch an Blähungen? Oder schielt der? Oder hat der Mundgeruch? Oder hat er Schweißfüße? Was genau hat jemand oder worunter leidet jemand, der Hyperhidrosis plantaris hat? Hyperhidrosis plantaris. Blähungen, Schielen, Mundgeruch oder Schweißfüße, was darf es denn bitte sein? Ich weiß das nicht. Ich würde es die Blähungen nehmen. Ich nehme Mundgeruch. Blähung ist immer irgendwas mit Flatulenz, oder? Ja, ja. Ja. Ja, keine Ahnung, wer weiß. Ja. Also, solltest du jemanden treffen, der unter Hyperhidrosis plantaris leidet, dann sag ihm, mein lieber Freund, lass bitte deine Schuhe an. Echt? Ja, so bezeichnet man wohl lateinisch die Schweißfüße tatsächlich. Habe ich auch wieder. Ja. Another score on my list. Ja. Das ist jetzt nichts, was man immer im Alltag benutzen kann, aber einmal an der richtigen Stelle eingesetzt, dieses Wort, denke ich, wirkt Wunder. Also auch noch so eine Hyperhidrosis plantaris oder ja, so. Ja, wollen wir mal so mal machen. Ne? Ach, ja, wo liegt denn die Achillessehne? Soll ich was vorlesen oder wisst ihr sowieso? Am Oberschenkel, am Handgelenk, an der Ferse oder am Knie? Die Achillessehne. War die nicht unten an der Füße irgendwo? Mhm, genau. Unten an der Füße ist... Nee, lass ich gelten als Antwort. Was sagt Frank? Ja, ich nehme auch die Ferse. Genau, heißt doch auch Achillesferse, heißt das auch manchmal, ne? Genau. Zumindestens bei den Nibelungen. War das bei den Nibelungen oder war das Troja? Ach Gott, ich weiß es nicht. War das nicht ein Grieche, der Achill? Ja, dann war es wohl nicht beim Dönergrill. Gut. Nee, welche Krankheit wird durch die Anopheles-Mücke übertragen? Das ist ja fast so einfach, oder? Welche Krankheit wird über die Anopheles-Mücke übertragen? Malaria, Ebola, Achalasie oder Cholera? Malaria, oder? Ja, Malaria ist richtig. Glaube ich, die. Malaria. So. Das heißt, es steht jetzt im Moment 15, 15, 20, 22 zu 22. Das klingt ja nach richtig vielen Fragen, die wir dadurch schon haben. Ja. Meine Güte. Und in Anbetracht ist der, noch irgendwer da? Hallo? Anbetracht der fortgeschrittenen Uhrzeit. Hallo. Oh, das ist mir eigentlich egal, ob da noch jemand hört oder nicht. Ich finde das Spiel lustig. Suchen wir jetzt mal noch eine letzte Frage für euch. Aus dem Bereich, damit es fairer ist. Draußen im Grün. 22 zu 22, Trommelwirbel. Und die Frage wäre, welches einheimische Tier hat eine Schürze? Ist das die Blaumeise, der Biber, der Fuchs oder das Reh? Welches einheimische Tier hat eine Schürze? Hm. Boah, gute Frage. Hm. Ach so, da fällt mir was ein. Die Zeit läuft. Ja! Ja! Ihr steht ja nicht umsonst hier, so. Unser schöner Arsch. Welches einheimische Tier hat eine Schürze? Die Blaumeise, der Biber, der Fuchs oder das Reh? Ich würde auf das Reh gehen. Du gehst auf das Reh? Nein, ich will nicht auf das Reh gehen. Ich tippe. Du tippst auf das Reh. Okay. Ich klicke das Reh. Dann klick du mal für mich A. Du würdest die Blaumeise tippen. Ja, ich schwank zwischen der Blaumeise und dem Biber, also nehme ich die Blaumeise. Nimmst du die Blaumeise? Die Blaumeise hat keine Schürze, der Biber auch nicht, der Fuchs auch nicht. Es ist tatsächlich das Reh, das eine Schürze hat. Und was? Verdient gewonnen, Frank. Ich frei geraten. Damit hat Frank gewonnen. Ich erkläre, die Schürze nennt man bei einem Reh am Hinterteil um den After rum ein weißes Fellmuster. Und genau da hätte ich sie gar nicht vermutet. Ja. Und weil, genau. Pass auf, und ich weiß sogar jetzt, seit heute weiß ich, wofür das wichtig ist. Weil, wenn nämlich die im Winter ihre Hörner mal verlieren oder so, dann kann man anhand der Schürze immer noch von Weitem erkennen, ob es sich um ein Männchen oder ein Weibchen handelt. So, ich dachte um vorne und hinten. Ja, vorne, hinten auch. Weil nämlich wohl das Weibchen, da sind die eher herzförmig und beim Männchen mehr so nierenförmig, die weißen Fellflecken. Und das nennt sich Schürze beim Reh. Obwohl jetzt herzförmig wieder definierbar ist, ne? Also wirklich ein Herz oder das Herz, wie man es malt. Das schaust du dir bei Google mal an. Ja, Frank, Glückwunsch. Ja, wow, Glückwunsch. Hier mit einem Punkt rettet er sich ins Ziel. Mensch, da fängt der Februar ja direkt richtig. Ja, das würde ich aber auch meinen. Knapp, aber gut an. Hätte ich auch sagen. Schön. Also das, ich habe wieder viel gelernt bei dem Quiz, das, muss ich sagen. Das macht immer wieder Spaß mit diesem Quiz-Duell. Ja. Das Doofe ist, jetzt werde ich mir die App wieder installieren, dann 10-mal gegen irgendwen verlieren und dann wieder deinstallieren. Das ist nicht so schlimm, dann habe ich endlich mal wieder jemanden, gegen den ich spielen kann. Weil mit mir spielt ja nie jemand. Ach, oh. Ja. Ich weiß nicht. Ich hatte die auch mal, aber ich habe die nicht mehr auf dem Handy, glaube ich. Geht auf dem Handy wahrscheinlich gar nicht. Naja, anderes Thema. Müsste ich mir erst mal wieder so ein Android-Handy besorgen. Da hatte ich die gekauft wo sogar. Wo du die Gewalt über die Möglichkeiten der Premium. Installationen hast. Ja, wo ich die Gewalt über die Installationen habe, die auch jenseits eines gewissen vorzensierten Shops stattfinden, sagen wir es mal so. Ja. Wäre interessant, wenn die dort verfügbar ist, weiß was dann derjenige, nee, die den ist, Shop die, zensiert. Nee, die ist verfügbar, das weiß ich. Aber ich habe ja die Premium-Version gekauft für Android und ich will jetzt nicht nochmal die für da auch nochmal kaufen. Noch mal kaufen. Nee. Das ist mir jetzt da, nicht, dass ich jetzt geizig wäre, aber das ist mir zu doof. Außerdem müsste ich dann irgendwie meinen privaten, wer heißt das, Apple ID an das Ding irgendwie dran klöppeln, weil wir haben natürlich keine Zahlfunktion drauf auf das den Geräten, weil das ist ja nicht jetzt das, was die unbedingt wollen. Auch das, schwierig. Das auch noch bezahlen. Genau, das ist alles zu kompliziert. Deswegen habe ich mir ja das Kartenspiel gekauft. Dafür vielen Dank an den, wie er auch immer heißt, Ravensburger Verlag. Ist das, ah, genau. Damit ist Ravensburger. Mal, ja, damit okay. Das auch mal gesagt ist, ja. Ne? Da gibt's auch so eine Eieruhr dabei, aber die nutzt nicht viel im Podcast, das haben wir schon festgestellt. Nee. Das rauscht an einem vorbei, genau. Sozusagen. Ja. Ja, kann man von 12 bis 99 Jahre spielen, wenn du 100 Geburtstag hast, ist scheiße, darfst nicht mehr mitspielen. Ja. Ah, wie leben jetzt, so ist. Wo ich hier gerade den Eisbären sehe, anhand der Schnauze, hätte man tatsächlich drauf kommen können, dass das dunkle Haut hat, das Tier. Ja. Interessant. Ja, toll. Ein tolles Foto, danke Arne. Ich habe dir noch einen zweiten Link privat geschickt, ich hau den auch noch mal unten in den Chat rein. Da ist das sogar noch besser zu sehen, weil da hat man dem armen Kollegen das komplette Kreuz rasiert. Ja, das ist manchmal vielleicht nötig für gewisse Eingriffe vielleicht. Eingriffe oder so. Ne? Ja. Schön, ihr Lieben. Erythrozyten. Ah ja, dann machen wir das auch gleich noch. Im Urin zu niedrig, Aufbau, Abbau, Bildung. Ich wollte mir den komischen, chronischen Kollegen mal angucken. Kinderkoppler. Ach, Kinderkuppler. Erythrozyten. Chronischer Kinderkuppler. 120 Tage. Sieht ja auch spannend aus. Frag mich nicht, ich habe kein vernünftiges Bild gefunden. Nee, ich auch nicht. Ich habe irgendein PDF gefunden, das hat er erklärt, da muss man lesen. Naja. Aber ich wollte es auch wissen, weil das ist ja was, das kommst du so nicht drauf. Aber manches, ja. Also für mich heute, glaube ich, das echt Erstaunlichste war tatsächlich dieser Palmendieb, die... Ja, dieser Riesenviech von Krebs da, da, wenn du da nachts am Strand so ne, romantisch spazieren mit der Liebsten, dann kommt so eins. Viel Spaß auch weiterhin. Ja, da mir ist persönlich tun jetzt schon die Leute leid, die in meinem Bereich das Hobby Geocaching betreiben, weil ich glaube, den konischen Kinderkuppler, den verbastel ich mal in einen Rätselcache. Ah, ja, Dankeschreiben unter backhauscast@gmail.com. Okay. Kurz aufmachen, danke. Abschicken. Ohne Betreff alles. Genau. Ja, faszinierend. Tatsächlich. Ja. 200 Millionen. Was ist das? Wahnsinn. Ja. Träumchen. Und so ungefähr 25 Billionen sind da immer am Start, um uns mit Sauerstoff zu versorgen. 25 Billionen. Jungs, ich sage euch herzlichen Dank für den Transport des Sauerstoffs in meine Zellen. Ja. Das macht ihr großartig. Nehmt den Weg über die Milz und gönnt euch eine Pause. Sind wir froh, wenn das keine Planktons sind. Hä? Ja, genau. Oh. Umherirrend. Wild umherirrend. Ja. Sehr schön. Menge Zeug. Sehr cool. Ja, was hatten wir heute noch gar nicht? Hui. Ja. Hui. Jetzt ist es schön. News aus der Szene. Ach nee. Oh. 22 Uhr ist Bettgehzeit. Ja, ich wünsche dir mal gute Nacht. Das geht aber schnell, du. Das ist ein Projekt, das wir hier fahren zurzeit, was ich sehr, sehr lustig finde. Das ist übrig geblieben von dem Besuch über die Weihnachtsfeiertage. Um 22 Uhr. Egal, ob man müde ist oder nicht. Einfach aus Sympathie sagt, ich gehe jetzt ins Bett. The magic time. Genau. Ich mache mein Handy aus. Genau. Und wenn es nur für eine Stunde währt. Ja, genau. Und warte, bis die Blase sich meldet. Ja, genau. Dann kommen ja die komischen Tweets auf Twitter, ich verstehe. Richtig Pingel-Tweets. Ansonsten weiß ich. Hörbuch kann ich empfehlen. Das mache ich heute mal. Joe Hill, Fireman, höre ich gerade. Das ist der Sohnemann von Stephen King. Der schreibt auch. Und der schreibt auch sehr, sehr gut. Und es wird von David Nathan gelesen, wie alle anderen Stephen King-Geschichten auch. Deswegen hat es gleich so ein heimisches Gefühl, wenn man es hört. Aber und ist jetzt kein sehr, ist das sehr auch coole Horror Geschichte. Oder ist das? Ja. Bisschen. So Fantasy, bisschen, aber jetzt nicht. Okay, Fantasy kann ich. Nicht so. Ja. Also ich bin jetzt auch noch nicht, ich habe erst die ersten 2,5 Stunden. Das Ding ist 25 Stunden lang. Mhm. Ich kann dir nicht genau sagen, wie das noch weitergeht, aber so. Ja. So war grob die Geschichte, weil da steht auch im Dingens. Also es geht darum, dass es ein Virus gibt. Die Welt liegt in Schutt und Asche, wie immer, bei diesem ganzen Zeug, wo Menschen sich spontan selbst entzünden auf einmal. So. Das ist ja toll. Ja, das nenne ich mal eine Entzündung. Ja, und das Ding heißt Fireman. Das ist jetzt ganz gut geschrieben. Ja. Ja, cool. Und fand ich interessant, dass da auch die Familientradition tatsächlich so fortgetragen wird bei der Familie King. Habe ich nicht gewusst. Ja, die letzten News hier aus Hundsheim sind, wir haben den Druckspüler in dem unteren Badezimmer von 80 Dezibel auf 60 reduzieren können. Habt ihr mal einen Deckel drauf? Ja, nein, super. Wir haben einen Druckminderer einbauen lassen, um den Leitungsdruck von zarten 7 Bar auf 2 zu reduzieren. Das wird langfristig auch unseren Wasserverbrauch positiv beeinflussen. Ja. Ich hoffe, das rechnet sich irgendwann mit dem Druckminderer dagegen. Und die Nachtruhe. Für die Nichtwissenden. Man kann das kaum. Schade, das hätte man vorher tatsächlich nochmal als Audio festhalten sollen. Ja, habe ich auch nicht. Die Toilettenspülung der Hölle. Ja, die schafft was weg. Ja, nie was Lauteres gehört. Ja, da, wenn da das Handy reinfällt und du drückst, dann ist fort. Ja, da musst du gar nicht wirklich weiter kümmern. Nee, die holst da du dann irgendwo beim Aggerverband. Genau, du musst so zum großen Becken. Genau, zum Staubecken fahren und da ein bisschen rumtauen. Ah ja, das ist ja gut. Ja, das. Genau. Also es gibt Druckminderer für Toilettenspülung. Nein, für die Gesamtwasser, fürs gesamte Haus. Leitungsnetz, ja. Hier wird demnächst eine neue Wasserleitung in der Straße verlegt. Ah. Und damit wird der Druck steigen. Kommen die Bleirohre mal weg jetzt. Und damit die, keine Ahnung, 50 Jahre alten Wasserleitungen in diesem Haus dann nicht irgendwann bersten, haben wir vorsorglich einen Druckminderer einbauen lassen. Ja. Der Vermieterin ist das relativ egal. Das war zu erwarten, wie das oft so ist. Jetzt vielleicht auch was helfen würde oder nicht. Ja. Naja, der schöne Nebeneffekt ist, da ist auch noch so ein Wasserfilter dran. Der filtert dann auch noch ein bisschen was aus an, was dann so mitkommt, wenn Leitungen neu gemacht werden. Genau. Das stimmt, den kannst du dann nach dem Umbau nach zwei Wochen direkt wechseln. Nee, den kann man spülen. Den kann man spülen? Ja, genau. So, den spülst du ja ungefiltert dann. Den quasi schon, aber die Menge des Wassers macht das wohl irgendwie. Okay. Ja, das ist auch wieder Raketentechnik, von der ich dann zu einem späteren Zeitpunkt in meinem neuen Podcast und ich habe dann doch noch tauchen gelernt, berichten werde. Ja, sehr schön. Da freuen wir uns drauf. Ja. Wie ich tauchen lernte. Neuigkeiten, die keinen wirklich interessieren. War doch die Kategorie. So hatten wir das doch auf der Konferenz besprochen. Ja, das ist sehr gut. Ja, das stehe ich drauf. Dinge, die der Mensch nicht braucht oder so. Ja, und trotzdem hat 22:03 Uhr. Boah. Komm, jetzt machen wir durch. Jetzt ziehen wir es durch. 22:05 Uhr. Früher war mehr Rock'n'Roll. Ja. Jetzt ist nur noch jetzt Roll. End. Nur noch End. Genau. Sehr schön. Ja, dann muss ich mir den mal angucken kommen. Ist ja schon auch Ten. Den Harndruckverminderer. Ja. Nee, egal. Ja. Ich habe da schon eine Notiz im Kalender. Ah ja, siehst du. Sehr gut. Oder Telegram heißt ja unser Kalender, ne? Auch. Jetzt für kurzfristige Termine. Ups. Langer Gedächtniszettel. Arne hat Ups gesagt. Ja, ich spiele hier bestimmt nicht nebenbei mit Photoshop. Garantiert nicht. Ach so. Nee. Alles klar. Ja. Das würde mir niemals passieren. Prima. Dann würde ich sagen, in dem Sinne. In dem Sinne. War mir eine Freude, bei euch dabei sein zu dürfen. Und es war uns eine Freude, dich hier gehabt zu haben. Jawohl, ja. Es war ein schöner, kurzweiliger Abend. Also dass das jetzt schon 5 nach Schlafenszeit ist, wer hätte das gedacht? Zeit vergeht schnell, wenn man sich amüsiert. Genau. So soll das sein. Genau. Ja, gut. Ich sag lieben Dank fürs Kommen, fürs Mitmachen. Klaus, dir herzlichen Dank auch fürs Hiersein, für deine super Leistung als Quizmaster. Ich bewundere das jedes Mal. Und du, ja, ich lese ja nur Kärtchen. Ich kaufe mir mal einen neuen Bierquiz und löse dich da mal ab. Mal gucken. Das neue Bierquiz. Ja, und wie gesagt, wer uns so ein Quiz mal schenken möchte oder wer eins mit uns machen möchte hier als gerade die, wer als Gast hier kommt oder kann man auch so. Wir hatten ja schon mal einen extra Show-Quizmaster zu Besuch, der uns hier vorgeführt. Nee. Nein, der uns ganz tolles Quiz mitgebracht hat. Sehr, sehr gerne. Das wäre was, da würden wir uns freuen. Vielen Dank an den immer noch hier anwesenden Zuhörer und die Zuhörerinnen, die der ganzen Sache hier live gefolgt sind. Ja, und wir verabschieden uns dann bis im März. Jo. Dann mit dem Kai. Bin ich sehr drauf gespannt. Wird bestimmt auch wieder eine lustige Folge. Ja, und ich sag bis denne. Ich sag Servus. Ciao, ciao.